Wieder, Frank Bracher hat mir für die deutsche Sektion sozusagen diesmal die Funktion des Vorsitzenden, weil er ja Vormittag schon gewesen ist und weil er leider uns dann heute Abend verlässt, darf ich gleich heute noch sehr danken für seine Bereitschaft, dass er trotz größter Schwierigkeiten hergekommen ist, aber er muss heute Abend mit dem Schlafwagenzug nach Bonn zurückfahren. Und ich möchte die Gelegenheit gleich jetzt benutzen, ihm sehr herzlich zu danken dafür, dass er trotz dieser unerwarteten Schwierigkeiten gekommen ist und ein beträchtliches Opfer gebracht hat, dass er hier bei uns war und unserem Seminar zusammen mit Herrn Senator Valiani einen Glanz gegeben hat, der sich auch schon in der Öffentlichkeit widerspiegelt. Heute haben wir hier, heute steht ein Programm. Heute haben wir hier auf Programm Herrn Professor Schieder, Wolfgang Schieder, der das Schicksal hat, immer der junge Schieder zu sein, ein ganzes Leben lang, soll sich trösten. Es gab den berühmten Direktore oder Chefredakteur und Zeitungszaren in Österreich der Neuen Freien Presse, den Moritz Benedikt, und der hat einen sehr kultivierten, gebildeten, viel gebildeteren Sohn als er gehabt, der mit 90 Jahren noch immer als der junge Benedikt bezeichnet worden ist. Und auch heute noch positiv. Ja. Also durchaus positiv. Also, ich kann Ihnen schon voraussagen, dass Sie bis 90 Jahren immer noch der junge Schieder heißen werden. Junior, so wie der Luigi Barzini Junior. Nun, Herr Schieder, der sich sehr eingehend mit der Problematik des Widerstands beschäftigt hat, wird heute jetzt über die Resistenza Militare sprechen, ein Thema, das in Deutschland, das ja auch besonders interessant ist und zur Ergänzung dieser Diskussion über Faschismus und Nationalsozialismus sehr wesentlich ist. Ich darf Herrn Schieder bitten. Vielen Dank. Ich hoffe, meinem Schicksal doch zu entgehen, da mein Sohn sich nicht davon abbringen lässt, Geschichte zu studieren. Dann sind Sie der Mittlere Schieder. Im Übrigen muss ich sagen, dass ich also nicht eigentlich bisher mich als spezialisiert in der Widerstandsforschung ansehen kann, sondern dass für mich das ein neues Thema ist, in dem ich mich auch frisch eingearbeitet habe und dass jetzt hier ich auch mit einigen Punkten Ihnen vortragen will, den militärischen Widerstand, wobei ich zunächst auch etwas auf die Gesamtproblematik des Widerstandes sowohl in Deutschland wie in Italien unter dem Faschismus eingehen will. Ich glaube, dass die Geschichte zur Geschichte des Nationalsozialismus, und das glaube ich natürlich nicht nur allein, eben die Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gehört, eng damit zusammenhängt, dass der geistesverwandte italienische Faschismus, auch der Nationalsozialismus einem Antifaschismus gegenüberstand, der von latenter Ablehnung zum offenen Staatsstreich führte. Während jedoch der Resistenza in Italien Erfolg beschieden war, ist der deutsche Widerstand bekanntlich auf der ganzen Linie gescheitert. Der 25. Juli 1943 und der 20. Juli 1944 sind sowohl ähnlichen Intentionen entsprungen, aber sie hatten grundverschiedene Ergebnisse. Da nun in der Regel historische Erfolge, nicht Niederlagen, zur Legitimierung der Gegenwart dienen, wurden italienische Resistenza und deutscher Widerstand nach 1945 folgerichtig in den beiden Ländern auch sehr unterschiedlich beurteilt und gewürdigt. Auf der Erinnerung an den gemeinsamen Widerstand in der Resistenza beruhte in Italien der von links bis weit nach rechts reichende nationale Konsens der jungen Republik. Über Jahrzehnte hinweg konnte die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand den vorhergehenden faschistischen Konformismus der Italiener überdecken. Anders in Deutschland. Das Scheitern des Widerstandes gegen Hitler hatte die Folge, dass dieser im Nachkriegsdeutschland von Anfang an umstritten war. Anstatt angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus zu einer gewissen Rehabilitierung der Deutschen beizutragen, hatte sich der Widerstand erst einmal selbst zu rechtfertigen. Das führte dazu, dass man sich seiner höchst selektiv bemächtigt hat. Der Widerstand stiftete in Deutschland nach 1945 keinen politischen Konsens, sondern diente zur historischen Legitimation aktueller politischer Kämpfe und Auseinandersetzungen. Vor allem spiegelt sich darin der politische und ideologische Gegensatz wider, der seit 1949 das Verhältnis der beiden deutschen Staaten bestimmte. In der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik beanspruchte man zunächst jeweils nur einen Teil des Widerstandes gegen Hitler für sich. Im westlichen Deutschland stand fast ausschließlich die Verschwörung und das Attentat des 20. Juli 1944 im Mittelpunkt des Interesses. Die breitere, wie man heute sagt, Volksopposition gegen das Naziregime wurde zwar, was etwa kirchliche oder auch sozialdemokratische Gruppen betrifft, nicht ignoriert, aber doch deutlich vernachlässigt. Dem kommunistischen Widerstand wurde die historische Daseinsberechtigung ausdrücklich abgesprochen, da er nur das Ziel gehabt hätte, einen Totalitarismus durch einen anderen zu ersetzen. In der Deutschen Demokratischen Republik versuchte man umgekehrt zunächst den Eindruck zu erwecken, dass es im Dritten Reich so gut wie nur den kommunistischen Arbeiterwiderstand gegeben hätte. Die Aktivitäten sozialdemokratischer, bürgerlich-demokratischer und christlicher Widerstandskämpfer wurden nur insoweit anerkannt, als sie den sogenannten antifaschistischen Widerstandskampf der Kommunisten unterstützt haben. Der Widerstand des 20. Juli wurde dagegen lediglich als Ausdruck eines Machtkampfes zwischen den Nationalsozialisten und den reaktionären gesellschaftlichen Gruppen hingestellt, die Hitler an die Macht gebracht und zunächst loyal unterstützt hätten. Ende der 60er Jahre änderte sich, wie so vieles, sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR auch die Einstellung gegenüber dem Widerstand. Je intensiver man sich im westlichen Deutschland mit dem nationalkonservativen Widerstand des 20. Juli, wie ich abgekürzt sagen möchte, im Anschluss an Müller, beschäftigt hatte, desto mehr hatte man entdeckt, dass dessen staatspolitische, gesellschaftspolitische und auch außenpolitische Vorstellungen wenig mit der demokratischen Realität der Bundesrepublik Deutschland zu tun hatten. Das führte zu oft sehr vorschneller, dem Zeitgeist oft auch modisch angepasster Verurteilung des bis dahin oft ebenso unkritisch adaptierten Widerstandes des 20. Juli. Man wandte sich nun stattdessen dem kirchlichen, dem sozialdemokratischen, dem sozialistischen oder gewerkschaftlichen Widerstand zu, der bis dahin eher stiefmütterlich behandelt worden war. Spätestens seitdem der Bundespräsident Heinemann dazu in seiner Gedenkrede am 20. Juli 1969 aufgefordert hatte, fand sogar der kommunistische Widerstand öffentliche Anerkennung. Die Verschwörung des 20. Juli wird seitdem häufig als Widerstand von oben bezeichnet, dem der neu entdeckte Widerstand von unten, der Parteien, der Gewerkschaften und der Kirchen gegenübergestellt wird. Zu diesem Widerstand von unten werden neuerdings sogar die vielfältigen Formen von Unzufriedenheit, Nonkonformismus, Verweigerung und Protest gegenüber dem Nationalsozialismus gezählt, ein, wie ich finde, etwas problematisches Unterfangen. Ohne allerdings die angebliche Führungsrolle des kommunistischen Widerstandes als erwiesen anzusehen, näherte sich die westdeutsche Geschichtswissenschaft damit deutlich der ostdeutschen Forschung an, die seit langem den Widerstand, zitiere, namenloser Antifaschisten, ein oft gebrauchter Begriff dort, für den wahren Widerstand gehalten hatte. Umgekehrt ist aber nun festzustellen, dass die ostdeutsche Geschichtswissenschaft zunächst die sogenannte Stauffenberg-Gruppe, dann aber allmählich auch fast die gesamte Verschwörung des 20. Juli positiv zu bewerten begann. Was das Neue Deutschland, die zentrale Zeitung der DDR, zum 20. Juli 1984, vor ein paar Monaten also jetzt, geschrieben hat, hätte so auch in einer nicht-kommunistischen westdeutschen Zeitung, vielleicht nicht gerade in der Frankfurter Allgemeinen, aber doch in der Zeit, stehen können. Ich zitiere das Neue Deutschland: Die Tragik der Männer vom 20. Juli bestand darin, dass sie es nicht vermochten, sich vollends über jene Schranken und Denkweisen hinwegzusetzen, die sie hinderten, sich mit dem Volk zum Sturz der Hitler-Tyrannei zur Beendigung des Krieges zu verbinden. Dies hebt unsere Hochachtung für ihr mutiges Handeln nicht auf. Trotz aller klassenmäßigen Grenzen und Barrieren, als es um die physische Existenz des deutschen Volkes ging, befanden sich die zur Tat drängenden Männer des 20. Juli 1944, voran Stauffenberg und seine Vertrauten, im Einklang mit dem wichtigsten Erfordernis der Zeit. Es sieht also beinahe so aus, als ob es heute nicht nur in der Wissenschaft, sondern eben auch außerhalb der Wissenschaft eine Art gesamtdeutschen Einverständnisses über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus gäbe. Fast könnte man sogar meinen, dass unter den Deutschen in dieser Frage verspätet ein ähnlicher Konsens hergestellt worden sei, wie ihn die Italiener nach 1945 gegenüber dem Faschismus in der Resistenza erreicht haben. Doch, so glaube ich, dieser Eindruck täuscht. Einigkeit besteht im Grunde nur darüber, dass der Widerstand in seiner ganzen sozialen Bandbreite und seiner ganzen politischen Verschiedenartigkeit gesehen und gewürdigt werden muss. Die historische Bedeutung und Bewertung des Widerstandes bleibt aber nach wie vor umstritten, und dies nicht nur zwischen den Historikern der beiden deutschen Staaten, sondern auch zwischen den Historikern etwa in der Bundesrepublik. Gerade wenn man ihn mit der italienischen Resistenza vergleicht, darf dreierlei, glaube ich, nicht übersehen werden. Es gab erstens zu keinem Zeitpunkt eine Handlungseinheit zwischen dem in der Verschwörung des 20. Juli gipfelnden Nationalkonservativen und dem demokratischen Widerstand, geschweige denn zwischen diesen beiden Widerstandskreisen und dem kommunistischen Widerstand. Zum Zweiten war der deutsche Widerstand trotz aller Vielfalt eine Angelegenheit von einzelnen oder kleinen Gruppierungen. Und drittens schließlich hatte er nie, auch nicht am 20. Juli 1944, eine wirkliche Erfolgschance. Die historische Leistung des Widerstandes besteht vielmehr wohl darin, dass er trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen ja durchaus im Bewusstsein der eigenen Aussichtslosigkeit nicht resigniert hat. Ich will dies im Folgenden am Beispiel des militärischen Widerstandes darlegen. Dieser spielte zweifellos, der militärische Widerstand, innerhalb des deutschen Widerstandes eine entscheidende Schlüsselrolle. Ohne eine Beteiligung, meine ich, der bewaffneten Macht, war unter den Voraussetzungen des totalitären Führerstaates kein Umsturz möglich. Alles, was heute von linker Seite über Volksopposition und Volksaufstand geschrieben wird, halte ich für unrealistisch. Der Misserfolg aller militärischen Umsturzversuche ließ jedenfalls, das ist historisch zu zeigen, auch den zivilen Widerstand scheitern. Die Untersuchung des militärischen Widerstandes gewährt deshalb den wohl besten Einblick in die Gesamtproblematik des Widerstandes und der Chancen des Widerstandes gegen Hitler. Ich komme damit zu einem zweiten Abschnitt. Insgesamt werden es vier sein. Wer sich in Hitlers Armee zum politischen Widerstand entschloss, hatte mit einer Reihe von Hemmnissen zu rechnen. Ich nenne nur die zweifellos berechtigten Befürchtungen vor einem Bürgerkrieg und die ebenfalls keineswegs abwegige Angst, durch einen Staatsstreich mitten im Kriege zu einer neuen Dolchstoßlegende beizutragen. Aufgrund der besonderen obrigkeitsstaatlichen Militärtradition in Deutschland war aber die Frage der Gewaltanwendung für die Offiziere im Widerstand das größte Problem. Dies galt besonders für die zentrale Frage eines Attentates auf Hitler. Viele der militärischen Widerstandskämpfer fühlten sich bekanntlich so stark an den seit 1934 auf die Person Hitlers abzulegenden Eid gebunden, wir haben davon schon gesprochen, dass sie zwar einen Staatsstreich in Erwägung zogen, diesen aber möglichst ohne Gewaltanwendung, ohne Attentat vollziehen wollten. An der Frage des Attentates auf Hitler schieden sich in der Militäropposition die Geister. Dazu nur ein fast beliebiges Beispiel aus den Erinnerungen von Franz Halder, dem Generalstabschef. Halder berichtet, dass man ihn immer wieder gefragt habe, ich zitiere, warum denn die Generale Adolf Hitler nicht kurzerhand beseitigten, gleichsam als wäre das ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit gewesen. Halder, das alles nach 1945, war über solche Fragen, wie er es schreibt, maßlos erstaunt. Der ehemalige Generalstabschef konnte nicht begreifen, dass man die Beseitigung Hitlers ausgerechnet von denen verlangte, ich zitiere ihn wieder, die durch einen besonderen Eid zu einem besonderen Maß von Gehorsam verpflichtet waren. Wenn ein Mann wie Halder, der zu Hitler zumindest in oppositioneller Distanz gestanden hat, dem man den Widerstand partiell zurechnen muss, selbst noch nach 1945 den Gedanken an den Tyrannenmord weit von sich wies, kann man sicher sein, dass die heute so schwer nachvollziehbare Eidbindung für die deutschen Offiziere tatsächlich eine bedeutsame Hemmschwelle gewesen ist. Viele Zivilisten, die mit den Militärs im Widerstand zusammengearbeitet haben, glaubten deshalb, dass man mit dem Hohen Offizierskorps bei einem Attentat auf Hitler überhaupt nicht rechnen könne. Der Botschafter von Hassel sprach davon, dass die Generäle sich, ich zitiere ihn, auf die tollsten Gespräche einließen, aber den Mut für die Tat nicht aufbrächten. Der Industrielle Nikolaus Christoph von Haarlem sah sich von den Militärs enttäuscht im Sommer 1938 nach einem berufsmäßigen Killer um. Und als Hans Oster am 1. November 1939 im Gespräch eingestehen musste, dass man niemanden hätte, zitiere ihn, der die Bombe wirft, um unsere Generale von ihren Skrupeln zu befreien, stellte sich ihm der Diplomat Erich Kort spontan als Attentäter zur Verfügung, auch ein Zivilist. Und doch nun ist auf der anderen Seite das Attentat vom 20. Juli 1944 von einer militärischen Verschwörung vorbereitet, fast ohne Wissen der zivilen Verschwörer vorbereitet worden, von einem Offizier, Klaus Schenker von Stauffenberg, ausgeführt worden. Wir wissen heute auch, ich will das jetzt auslassen, dass es keineswegs der erste Attentatsversuch war, schon eine ganze Reihe von Attentatsversuchen vielmehr vorher stattfanden, militärischen, dass man die Idee eines Kollektivattentates gehabt hat. Ich erwähne vielleicht nur den eigentlich wohl erfolgreichsten Attentatsversuch vor dem 20. Juli vom März 1943 in Russland, im Hauptquartier der Heeresgruppe in Smolensk. Trotz scharfer Kontrollen und besonderer Bewachung des Diktators durch die SS gelang es damals dem Oberleutnant Fabian von Schlabrendorf, eine Bombe in das Flugzeug Hitlers zu schmuggeln, was aber als Initialzündung eines Putsches gedacht war, misslang, da die Zündung der Bombe versagte und Hitler unversehrt in seinen Bunker in Ostpreußen zurückkehren konnte. Noch einen Schritt weiter ging im Laufe des Jahres, im Laufe der nächsten Jahre, der Oberst Freiherr von Gersdorf, der Hauptmann Axel Freier von dem Busche, der Oberleutnant Ewald Heinrich von Kleist und der Rittmeister Eberhard von Breitenbuch, die sämtlich bereit waren, ihr eigenes Leben bei einem Bombenanschlag auf Hitler aufs Spiel zu setzen. Keiner von ihnen fand zwar Gelegenheit, dieses wohl äußerste Opfer zu bringen, da Hitler sich jedes Mal instinktiv dem vorbereiteten Zusammentreffen entzog. Aber sie waren ganz sicher in ihrer Entschlossenheit Vorgänger des Attentäters Stauffenberg, der als einziger die Kaltblütigkeit besessen hat, übrigens dreimal mit einer Bombe in den engeren Kreis Hitlers zu gehen, nachdem es zweimal vergeblich gewesen ist, am 11. und am 14. Juli 1944. Nur diese Tatbestände, die ich hier nur auszugsweise vortrage, sind seit langem bekannt. Sie haben je nach Fragestellung und Bewertungsmaßstab in der Forschung zu unterschiedlichen Urteilen über den militärischen Widerstand geführt. Auf der einen Seite wird die Unfähigkeit des Widerstandes oder eines großen Teiles der militärischen Opposition hervorgehoben, sich ganz von Hitler und seinem Regime zu lösen. Andererseits gilt die Unbedingtheit des Widerstandswillens, der bei den Verschwörern des 20. Juli sichtbar wird, als letzten Endes maßgeblich für die historische Beurteilung der Offiziere gegen Hitler. Es dürfte heute jedoch feststehen, dass der militärische Widerstand wohl durch beides bestimmt worden ist. Sowohl durch das Unvermögen zum Handeln, wie durch die entschlossene Aktion. Der Zwiespalt zwischen beiden, zwischen Unvermögen zum Handeln und Handlungsentschlossenheit, konnte bis zum Ende des Dritten Reiches nicht überwunden werden, auch und gerade nicht durch die Verschwörung des 20. Juli. Ich meine deshalb, dass der militärische Widerstand in erster Linie an einem inneren Widerspruch wie diesem gescheitert ist und nicht aufgrund äußerer Umstände, schon gar nicht aufgrund von Zufällen wie dem Fehlschlag aller Attentate auf Hitler. Für das widersprüchliche Verhalten der Militäropposition gegen Hitler gibt es verschiedene Erklärungen. Häufig wird nur auf die Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Verschwörer hingewiesen. Der Kunktator Beck, der Opportunist Fromm werden dem Frondeur Treskow oder dem Tatmenschen Stauffenberg gegenübergestellt. Dass die Bereitschaft zum Handeln von der Persönlichkeit der einzelnen Widerstandskämpfer abhing, soll hier auch nicht bestritten werden. Die Spannungen innerhalb des militärischen Widerstandes können jedoch nach meiner Auffassung auf diesem Wege nicht ausreichend erklärt werden. Eher leuchtet es schon ein, die soziale Herkunft und den gesellschaftlichen Status der militärischen Verschwörer zur Erklärung heranzuziehen. Jedoch entstammte offensichtlich die gesamte oder nahezu die gesamte Militäropposition einem relativ einheitlichen sozialen Milieu, sodass auch hieraus keine Handlungsvarianten abzuleiten sind. Ich will das etwas erläutern. Der militärische Widerstand setzte sich fast ausnahmslos aus Abkömmlingen der traditionellen Führungseliten des kaiserlichen und wilhelmkaiserlichen Deutschlands zusammen, das heißt aus Söhnen von höheren Beamten, von Gutsbesitzern, von Industriellen, von Akademikern und vor allem wiederum von Offizieren. Als besonders bemerkenswert gilt immer wieder der hohe Anteil an Adeligen. Nun, darüber wird immer geschrieben, genaueres kann man nicht feststellen. Ich habe versucht, etwas zu ermitteln, denn es gibt keine Datei des militärischen Widerstandes, die natürlich auch schwer nur aufzustellen ist, da die Übergänge vom bloßen Wissen zum etwas mehr Wissen, zum halben Handeln, zum ganzen Handeln natürlich fließend waren. Man kann aber annehmen, dass der eigentliche Kern der Militäropposition, sozusagen ein pragmatischer Weg, den ich gehe, in den vier bisher vorliegenden Gesamtdarstellungen des deutschen Widerstandes von Hans Rothfels, von Eberhard Zeller, von Gerwan Rohn und Peter Hoffmann erwähnt wird. Ich habe auf dieser Basis 183 militärische Verschwörer ausgezählt. Davon sind, soweit ich das bisher biografisch fassen konnte, auch das ist schon schwierig bei vielen Unbekannteren, 23 Reserveoffiziere, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Sozialisation streng genommen von den Berufsoffizieren unterschieden werden müssten. Ich will das Problem hier jetzt beiseite lassen. Dieses Sample von 183 Verschwörern belegt zweifelsfrei den hohen Adelsanteil. Nicht weniger als 80, das sind 43,7% von ihnen, darunter 14 der 23 Reserveoffiziere, waren adliger Herkunft. Es ist keine Frage, dass dieser Anteil weit über dem des gesamten Offizierskorps lag. Wie Reinhard Stumpf neuerdings nachgewiesen hat, waren insgesamt nur 18,1% der Generäle und Admiräle des Dritten Reiches adliger Herkunft gegenüber 43,7% der Verschwörer. Im Generalstab sah das etwas anders aus, war der Anteil der Adligen etwas höher, aber auch hier ist der Unterschied noch bedeutend zu dem im Widerstand. Ich komme damit zu einem dritten Punkt. Wenn der soziale Hintergrund in so hohem Maße, wie ich glaube, homogen war, lassen sich die den militärischen Widerstand kennzeichnenden Gegensätze auch daraus wohl nicht ausreichend erklären. Sowohl die militärischen Gegner Hitlers, die sich zu aktiven, bis zur Gewaltanwendung reichenden Widerstand entschließen konnten, wie diejenigen, die bei bloßer, das Naziregime nicht grundsätzlich in Frage stellender Opposition verharrten, entstammten demselben stark aristokratisch geprägten sozialen Milieu. Ich möchte deshalb die These vertreten, dass die soziale Herkunft ebenso wenig wie der individuelle Charakter das Verhalten der militärischen Verschwörer bestimmte. Ausschlaggebend war vielmehr der zwischen ihnen bestehende Generationsunterschied. Das konträre oppositionelle Verhalten des militärischen Widerstandes war vorrangig das Ergebnis unterschiedlicher Generationserlebnisse. Nun, als Generation verstehe ich in Anlehnung an Karl Mannheim und andere keine biologische, natürlich keine biologische, sondern eine gesellschaftliche Einheit von Menschen, die durch gemeinsame historische Erfahrungen so geprägt ist, dass sie auf spätere Herausforderungen ziemlich ähnlich reagiert. Selbstverständlich kann ein solches Generationsmodell nicht alle individuellen Verhaltensweisen einer gesellschaftlichen Gruppe erklären. Wenn man jedoch bei einer solchen Gruppe bestimmte Übereinstimmungen feststellt, die sich mit Hilfe anderer analytischer, zum Beispiel klassentheoretischer Verfahren nicht erklären lassen, bietet es sich an, von solchen generationsspezifischen Eigenheiten auszugehen. Im vorliegenden Fall nun des militärischen Widerstandes gegen Hitler scheint mir dieser Ansatz deshalb besonders geeignet zu sein, weil sich die Generationen hierarchisch abgrenzen lassen. Die ältere Generation umfasste das höhere Offizierskorps von den Generalmajoren bis zu den Generalfeldmarschällen. die Jüngere, das niedere Offizierskorps, von den Leutnants bis zu den Obersten. Man kann deshalb auch von einer oberen Linie und einer unteren Linie des militärischen Widerstandes sprechen, wie das der Schriftsteller Günter Weisenborn schon 1953 getan hat. Weisenborn wollte damit allerdings zwischen dem Widerstand der Offiziere und der Soldaten unterscheiden. Das ist von der Geschichtsforschung der DDR aufgegriffen worden, die behauptet, dass der kleinen Zahl der militärischen Verschwörer des 20. Juli eine um ein Vielfaches höhere Zahl von Widerstandskämpfern an der Basis der Wehrmacht gegenübergestanden hätte. Ich bin da skeptisch. Man verweist unter anderem auf die Kriminalstatistik der Wehrmacht, die für die Zeit des Zweiten Weltkrieges 16.000 Todesurteile ausweist, von denen 14.500 vollstreckt worden sind. So eindrucksvoll diese Zahlen sind und so schrecklich es dahinter steht, scheint es mir jedoch zweifelhaft zu sein, ob man die seit 1942 überproportional zunehmenden Fälle von Fahnenflucht, Gefangenenbefreiung und Meuterei tatsächlich durchweg als Widerstandshandlungen interpretieren kann. Meistens handelt es sich doch eher um spontane Einzelaktionen. Von militärischem Widerstand sollte man wohl erst sprechen, wo es organisierten Widerstand gab. Und organisierter Widerstand ist, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, erst auf der Ebene der Offiziere nachzuweisen, kaum bei den Soldaten. Wenn ich also von einer unteren Linie des Widerstandes spreche, meine ich die der Offiziere. Wenn ich von der oberen Linie spreche, die der Generäle. Es ist beim heutigen Stand des Wissens nun nicht feststellbar, wie viele Generäle auf der oberen Linie der Militäropposition tatsächlich zugerechnet werden können. In der von mir ermittelten Liste von 183 Offizieren sind insgesamt 54 Generäle enthalten, die in irgendeiner Form an der Fronde gegen Hitler beteiligt waren oder zumindest von dieser gewusst haben. Auch wenn die gesamte... Bitte? 35 Generäle? 54. 54 von den 183 sind 54 Generäle, das andere sind andere Offiziere, also niedere Offiziere. 54, ja. Auch wenn die Gesamtzahl der Generäle, die in irgendeiner Form eingeweiht waren, sicherlich höher anzusetzen sind, sind das auf jeden Fall nicht sehr viele. Während es nämlich in Deutschland 1932 erst 44 Offiziere im Generalsrang gab, waren es Ende 1938 schon 365 und im Mai 1943 weit über 1000. Insgesamt dienten Hitler, das hat Stumpf sehr genau und sehr hervorragend untersucht, insgesamt dienten Hitler zwischen 1933 und 1945 3.191 Generäle und Admiräle. 54 habe ich hier ausgezählt. Das heißt, es ist in der Tat eine kleine Minderheit von Hitlers Generälen gewesen, die man überhaupt der Militäropposition zurechnen kann. Die ganz große Mehrheit hat im Dritten Reich bis zum Ende loyal gedient. Alle diese Generäle entstammten dem kaiserlichen Heer. Sie wurden, soweit mir, mit einigen kleinen Ausnahmen, die ich jetzt mal vernachlässige, sie wurden, soweit mir bisher bekannt, in den zwei Jahrzehnten zwischen 1880 und 1900 geboren und im monarchischen Geist des wilhelminischen Deutschlands erzogen. Als junge Offiziere gingen sie in den Ersten Weltkrieg. Nur 3,6% aller Generäle des Dritten Reiches haben nicht mehr am Ersten Weltkrieg teilgenommen. 3,6%. Weil sie nach 1900 geboren wurden und dann also zu jung waren. Der Krieg und die deutsche Niederlage im Krieg waren ihr erstes gemeinsames Generationserlebnis. Viele von ihnen fanden sich in den Freikorps der Revolutionszeit wieder. Im Berufsheer der Weimarer Republik machten sie Karriere. Bei Hitlers Machtergreifung waren sie entweder schon in Führungsrängen der Reichswehr oder doch auf dem Sprung in solche Ränge. Spätestens 1938 gehörten sie zum Generalskorps Hitlers. Und nur solche rechne ich jetzt voll als Generäle, also Tresco ist ganz am Schluss auch noch General geworden, aber ich rechne ihn hier nicht dazu. Bitte, Generalmajor. Es besteht aber kein Zweifel, dass die Jahre der Republik für diese Generäle das zweite negative Generationserlebnis waren. Die Begrenzung auf 100.000 Mann und die empfindlichen Einschränkungen in der Bewaffnung, die der Versailler Friedensvertrag der Reichswehr auferlegte, wurden vom Offizierskorps als diskriminierend empfunden. Zum Trauma der als unverschuldet angesehenen Niederlage kam das der als ungerechtfertigt empfundenen Zurücksetzung. Beides trug wesentlich dazu bei, dass auch später oppositionelle Generäle der Reichswehr Hitlers Machtergreifung von 1933 zunächst als Chance für die eigene Rehabilitierung ansahen. Bezeichnenderweise war die Machtübernahme Hitlers 1933 selbst für Ludwig Beck, die Zentralfigur am 20. Juli, ich zitiere Beck, der erste große Lichtblick seit 1918. Hitler versprach den Generälen die Befreiung des Landes von den Fesseln von Versailles. Sie glaubten deshalb, mit ihm durchsetzen zu können, was sie von den Regierungen der Weimarer Republik vergeblich gefordert hatten, die militärische Wiederaufrüstung Deutschlands. Man hat deshalb von einer Teilidentität der Ziele von Reichswehr und Nationalsozialismus gesprochen. Manfred Messerschmidt hat das getan. Ich glaube, es wäre noch besser, von einer Scheinidentität der Ziele zu sprechen. Das gemeinsame Interesse an der Wiederaufrüstung ließ die Reichswehr mit Hitler eine Art von informeller Allianz eingehen. Ohne die Zustimmung der Reichswehr, meine ich, hätte Hitler sich nicht durchsetzen können. Die Reichswehr wäre ohne ihn andererseits nicht so schnell ausgebaut worden. Die Basis der gegenseitigen Verständigung war die sogenannte Zwei-Säulen-Theorie, die von Hitler gegenüber der Reichswehr geschickt ins Spiel gebracht worden ist. Der nationalsozialistische Totalitätsanspruch wurde damit scheinbar zurückgestellt. Die NSDAP und die Wehrmacht sollten die beiden Säulen des neuen Staates sein. Das Militär schien damit wieder den Sonderstatus zu erhalten, den es im Kaiserreich gehabt hatte. Es besteht kein Zweifel, dass die konservativ geprägten Generäle der Reichswehr, die ja aus dem Kaiserreich ihre Erinnerungen hatten, auch diejenigen, die später in Opposition zu Hitler geraten sollten, die Allianz mit Hitler deshalb zunächst begrüßt haben. Die berühmte Parole hieß »Hinein in den neuen Staat«. Von den Generälen war daher zunächst keine Opposition gegen Hitler zu erwarten. Die Stunde der Wahrheit schlug für sie erst 1938, als es Hitler in der von ihm inszenierten Blomberg-Fritsch-Affäre gelang, die Reichswehr politisch zu entmachten und seinem unmittelbaren Führerbefehl zu unterwerfen. Dabei hatte Hitler frühzeitig erkennen lassen, dass er der Wehrmacht die politische Autonomie, die er ihr 1933 zugestehen musste, keineswegs auf Dauer lassen wollte. Die Generäle hatten es jedoch 1934 widerspruchslos hingenommen, dass zugleich, wir haben davon ja ein paar Mal schon gesprochen, mit der SA-Führung auch zwei der ihren, darunter der ehemalige Reichskanzler von Schleicher, ermordet wurden. Sie hatten wenig später nicht dagegen protestiert, dass Hitler nach dem Tode des Reichspräsidenten Hindenburg die Soldaten auf den Führer und Reichskanzler vereidigte. Auch gab man nach der Entmachtung der SA zum Teil dem Drängen der Partei nach, für die Soldaten ein nationalsozialistisches Erziehungsprogramm einzuführen. Als Hitler somit die Reichswehr 1938 gleichschaltete, war diese gar nicht mehr zur Gegenwehr fähig. Die Generäle mussten es hinnehmen, dass sie nach Abschaffung des Reichswehrministeriums direkt dem militärischen Oberbefehl Hitlers unterstellt wurden. Die Blomberg-Fritsch-Affäre von 1938 war jedoch auch der Ausgangspunkt für die Formierung der Militäropposition gegen Hitler. So ist bekannt, dass etwa die Generäle Oster, Stülpnagel und von Witzleben, aber auch der Admiral Canaris 1938-39 erstmals in Distanz zu Hitler gingen. Vor allem aber war 1938 für den Generalstabschef Ludwig Beck der Punkt erreicht, an dem seine Opposition gegen Hitler begann. Opposition gegen Hitler bedeutete zunächst noch nicht Staatsstreich. Ich glaube, das hat Klaus-Jürgen Müller richtig nachgewiesen und Peter Hoffmann hat da Unrecht, wenn er widerspricht. Beck dachte an einen kollektiven Protestschritt aller Generäle bei Hitler. Ich zitiere Beck, kurze, klare Parolen für den Führer gegen den Krieg. Friede mit der Kirche, freie Meinungsäußerung. Das war bestimmt kein Programm zur Beseitigung der Nazi-Herrschaft, das war vielmehr der paradoxe Versuch, mit Hitler die Wiederherstellung des Rechtsstaates durchzusetzen. Erst nach seinem Rücktritt begab sich Beck auf den Weg des Widerstandes gegen Hitler. Nicht anders ist auch der Umsturzversuch zu beurteilen, den kurz vor Kriegsausbruch 1939 Becks Nachfolger Halder in die Wege leitete. Der Staatsstreich wurde vorbereitet, aber die daran beteiligten Generäle Oster, von Witzleben, von Haase scheuten auch dieses Mal noch davor zurück, Hitler durch ein Attentat gewaltsam zu beseitigen. Sie wollten den Führer gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Was war unter diesen Umständen von den Umsturzplänen der Generäle 1938 und 1939 zu erwarten? Die Verschwörer selbst waren der Meinung, an äußeren Umständen gescheitert zu sein. Die Forschung ist ihnen hierin weitgehend gefolgt. In der Tat wurde dem Umsturzplan vom Herbst 1938 durch das Münchner Abkommen, den Plänen vom Herbst 1939 durch die Verschiebung des Angriffstermins im Westen, der Wind aus den Segeln genommen. Auch wenn Großbritannien und Frankreich Hitler 1938 nicht nachgegeben und wenn Hitler schon im Herbst 1939 Frankreich angegriffen hätte, wäre es aber meiner Auffassung nach fraglich gewesen, ob die militärischen Verschwörungen Erfolg gehabt hätten. Es spricht meiner Ansicht nach alles dafür, dass der geplante Staatsstreich in beiden Fällen gescheitert wäre. Dafür sprechen vor allem zwei Gründe. Zum ersten trat sowohl 1938 wie 1939 nur eine ganz kleine Minderheit der Generäle in Opposition zu Hitler. Die große Masse der Generäle blieb Hitler treu und es war keineswegs abzusehen, wie sie im Falle eines Staatsstreiches reagiert hätten. Mit Sicherheit war 1938-39, aber auch später, auszuschließen, dass sich die Kommandeure der neuen Waffengattungen an irgendeiner gegen Hitler gerichteten Aktion beteiligt hätten. Die Marine, die Luftwaffe und die Panzertruppen wurden bekanntlich im Wesentlichen erst im Dritten Reich seit 1935 auf- und ausgebaut. Hier gab es, von der Marine vielleicht abgesehen, auch in der Generalität keine wilhelminische Tradition. Das meist junge Offizierskorps und die jungen Generäle dieser Waffengattungen waren mit wenigen Ausnahmen voll auf Hitler eingeschworen. Noch wichtiger scheint mir ein zweiter Umstand, glaube ich, zu sein. Aufgrund der für jede Armee charakteristischen hierarchischen Ordnung hing der Erfolg eines militärischen Staatsstreichs entscheidend davon ab, dass auch von denjenigen Offizieren Befehle befolgt wurden, die vorher nicht eingeweiht waren. Weder Beck noch Halder konnten als Generalstabschef solche Befehle geben. Diese konnten nur von kommandierenden Generälen gegeben werden. Da es ausgeschlossen war, den hitlerhörigen Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel sowie Göring und Raeder, Oberbefehlshaber von Luftwaffe und Marine, zu gewinnen, brauchten die Verschwörer deshalb wenigstens die Mithilfe des Heeres, Oberbefehlshabers von Brauchitsch. Dieser aber konnte sich 1938 trotz heftigen Drängens von Beck zu keiner eindeutigen Entscheidung durchringen. Nach dem Krieg in Polen versuchte Halder im Herbst 1939 wenigstens die Oberbefehlshaber der drei Heeresgruppen, die an der deutschen Westgrenze aufmarschiert waren, für eine Aktion zu gewinnen. Nachdem der oberste Befehlshaber von Brauchitsch nicht zu gewinnen war, die drei nächsthöheren wenigstens. Rundstedt, Bock und Leeb, die drei Kommandeure, erhoben darauf gegenüber Hitler militärische Einwände gegen eine Offensive gegen Frankreich, versagten sich aber bezeichnenderweise einem Staatsstreich. Ihre Opposition beschränkte sich auf ihr militärisches Metier. Auch die Bemühungen um rangniedrige Generäle im Westheer, noch weiter rangniedrige Generäle im Westheer, schlugen fehl. Halder hat daraufhin selbst aufgegeben, anstatt seine Autorität weiter bei den zögernden Generälen einzusetzen, zog er sich aus dem militärischen Widerstand zurück, um Hitler noch bis zu seiner Entlassung im Jahr 1942 bei der Planung von dessen Kriegen zu dienen. Ich komme damit zu einem vierten, letzten Abschnitt. Den wankelmütigen Generälen der oberen Linie der Gegner Hitlers in der Armee stand eine untere Linie der Leutnants und Obristen gegenüber. Bei diesen handelte es sich erst recht um eine kleine Minderheit. Der insgesamt 89.000 Offiziere am 1. September 1939 beziehungsweise 232.000 Offiziere am 1. Juli 1944. Sie entstammten einer anderen Generation als die Generäle. Etwa zwischen 1900 und 1915 geboren, wurden sie als Soldaten nicht mehr durch den spezifisch wilhelminischen Militarismus geprägt. Auch der Erste Weltkrieg war nicht ihr prägendes Generationserlebnis. Nur die Ältesten von ihnen, ich erwähnte das eben schon kurz, Großkurt, Stief, Tresko, haben daran im letzten Kriegsjahr überhaupt noch als junge Soldaten teilgenommen. Es war die Zeit der Weimarer Republik, in der sie den Übergang ins militärische Berufsleben vollzogen oder wegen der beschränkten Aufnahmekapazitäten der Reichswehr daran gehindert wurden, diesen zu vollziehen. Im ersten Fall konnten sie zwar ihren Berufsweg als Offizier beginnen, sahen aber keine Möglichkeit zu einer militärischen Karriere. Im zweiten Fall kamen sie überhaupt erst nach der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht durch Hitler zum Zuge. In beiden Fällen lasteten sie ihre beruflichen Enttäuschungen der Republik an. Der Umsturz von 1933 wurde von ihnen deshalb überwiegend begrüßt. Anders als die konservative Generation der Generäle erhofften sie sich von diesem Umsturz aber nicht die Wiederherstellung von Verhältnissen, wie sie im wilhelminischen Militärstaat bestanden hatten. Auch wenn sie konservativem Denken verhaftet waren, hatten ihre politischen Vorstellungen keine rein restaurativen Tendenzen. Eher standen sie, wie zum Beispiel Schlabrendorf, am Ende der Weimarer Republik der sogenannten konservativen Revolution nahe. Oftmals waren gerade diejenigen von ihnen, die sich später, Herr Bracher hat schon ein paar Mal darauf hingewiesen, am entschiedensten gegen Hitler stellten, 1933 am stärksten von diesem beeindruckt. So begrüßte etwa Treskow Hitlers Regierungsantritt mit großer Zustimmung. Vor allem zog ihn bezeichnenderweise Hitlers Aufrüstungswille an. Stief distanzierte sich 1930 deutlich vom, sein Wort, System der Weimarer Republik, sprach von den demokratischen Parteiführern als Novemberlingen und von den Angehörigen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold als diesen Schuften. Schulenburg erstrebte die Verschmelzung von Preußentum und Nationalsozialismus, wie Hans Mommsen, wie ich finde, sehr eindrucksvoll eben gezeigt hat. Albrecht Ritter Merz von Quirnheim ließ sich 1933 sogar zur SA abkommandieren. Und selbst Stauffenberg, obwohl es da viele Legenden gibt, wenig genaue Quellen, scheint 19... Das ist nicht wahr. Nein, das ist also eindeutig widerlegt. Was? Diese in Bamberg am Fackelzug als Bamberger Reiter ist eine Legende. Es gibt sehr wenig wirkliche Quellen bei Stauffenberg. Aber er scheint zunächst eine gewisse Affinität zum neuen Regime jedenfalls gehabt zu haben. Ja. Es liegt mir fern, mit diesen Hinweisen den aus dieser Generation kommenden Widerstand nun von vornherein in ein Zwielicht zu stellen, was manchmal beabsichtigt wird, wenn darüber geschrieben wird. Im Gegenteil. Während die durch das preußisch-deutsche Obrigkeitsdenken geprägten Generäle sich auch dann nicht voll von Hitler lösen konnten, als sie dessen verbrecherische Handlungsweise durchschauten, fühlten sich die Jüngeren frei, sobald ihnen die Augen über den wahren Charakter des Nazi-Regimes geöffnet wurden. Unbedingter Widerstand gegen Hitler konnte gerade aus enttäuschten Hoffnungen erwachsen. Der Umschwung erfolgte dabei meist weniger aufgrund politischer oder militärischer Differenzen, wie bei den Generälen in der Regel, als vielmehr infolge moralischer Entscheidungen. Viele der Offiziere, die sich im Laufe des Krieges auf der unteren Linie für den Kampf gegen Hitler entschieden, wurden bezeichnenderweise durch das Erlebnis von willkürlichen Massenerschießungen von Polen und Russen oder durch organisierte Mordaktionen an Juden in den Widerstand getrieben. So wurde Axel von dem Busche im Herbst 1942, er hat das neulich sehr eindrucksvoll ja nochmal im Fernsehen erzählt, ich weiß nicht, ob das von den Deutschen jemand gesehen hat, in der Ukraine Zeuge einer Massenerschießung von mehr als 1000 Juden. Der Schock dieses Erlebnisses veranlasste ihn, sich den militärischen Verschwörern als Attentäter zur Verfügung zu stellen. Eine ähnliche Wirkung hatte die bestialische Ermordung aller Einwohner des jüdischen Ghettos in Borisow durch eine lettische SS-Einheit, die Grafen Karl Hans von Hardenberg und Heinrich von Lehndorf im Dezember 1941 aus dem Flugzeug mit ansehen mussten. Als der Oberst Rudolf Christoph Freier von Gersdorf davon erfuhr, hatte er den Mut, die Judenmorde im offiziellen Kriegstagebuch der Heeresgruppe Mitte einzutragen. Ich zitiere: Bei allen längeren Gesprächen mit Offizieren wurde ich, ohne darauf hingedeutet zu haben, nach den Judenerschießungen gefragt. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Erschießung der Juden, der Gefangenen und auch der Kommissare fast allgemein im Offizierskorps abgelehnt wird. Die Erschießungen werden als eine Verletzung der Ehre der deutschen Armee, in Sonderheit des deutschen Offizierskorps, betrachtet. Und Helmut Stief schrieb schon im November 1939 nach einer Reise durch Polen: Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Diese Minderheit, die durch Morden, Plündern und Sengen den deutschen Namen besudelt, wird das Unglück des gesamten deutschen Volkes werden, wenn wir ihr nicht bald das Handwerk legen. Im November 1941 bezeichnete er die Judendeportationen aus dem Reich, die er in Minsk miterlebte, dann als, ich zitiere ihn wieder, eines angeblichen Kulturvolkes unwürdig. Entsetzt stellte er fest, dass alles noch viel schlimmer geworden sei als vor 2 Jahren in Polen. Von den älteren Generälen sind solche Äußerungen nicht überliefert. Jedenfalls habe ich noch keine gefunden. Selbst Höppner oder Stülpnagel scheinen den Krieg in Russland zunächst als rassenbiologischen Vernichtungskrieg gegen den jüdisch-bolschewistischen Feind mitgetragen zu haben. Aufgrund ihrer nationalkonservativen Herkunft aus dem Kaiserreich hatten sie sich aber nicht so vollständig mit dem Nazi-Regime identifiziert wie viele jüngere Offiziere. Sie fühlten sich daher weniger betroffen als die Jüngeren, denen mit der Einsicht in den verbrecherischen Charakter des Regimes oft eine Welt zusammenbrach. Es spricht deshalb viel dafür, dass es eben diese große Betroffenheit war, die zu entschlossenerem Widerstand führte. Unterschiede in der oberen und in der unteren Linie des militärischen Widerstandes zeigten sich schon erstmals im September 1938. Im Zusammenhang der von Halder betriebenen Umsturzplanungen bildete sich eine Gruppe von 10 bis 20 jüngeren Offizieren, die von dem Major Friedrich Wilhelm Heinz und dem Kapitänleutnant Franz Maria Liedig angeführt wurde. Im Gegensatz zu den Generälen war diese Gruppe davon überzeugt, dass ein Staatsstreich nur nach einem Attentat auf Hitler Erfolg haben könne. Da sie mit dieser Auffassung nur bei dem General Oster und bedingt bei Canaris Zustimmung fand, bildeten sie eine Verschwörung in der Verschwörung, wie Peter Hoffmann gesagt hat. Der innere Widerspruch zwischen oberer und unterer Linie des militärischen Widerstandes hätte schon hier nicht deutlicher in Erscheinung treten können. Ein zweites Mal bildete sich nach dem deutschen Einmarsch in Russland im Herbst 1941 innerhalb der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront eine Offiziersfronde heraus. Von Jüngeren. Wieder waren es als Jüngere. Spiritus Rector der Verschwörergruppe war bekanntlich, das ist bekannt, Henning von Treskow, der seit dem Einfall in Russland dort als Generalstabsoffizier tätig war. Er hat durch gezielte Werbung und geschickte Personalpolitik die wohl größte und schlagkräftigste militärische Oppositionsgruppe aufbauen können, die während des Dritten Reiches überhaupt je existiert hat. Die Mitglieder der Gruppe waren fast durchweg Offiziere des Generalstabs, um Truppenoffiziere hat man sich weniger bemüht. Es war ein Unglück, dass alle Attentatspläne, die von dieser Gruppe um Treskow geplant wurden, scheiterten. Aber es ist auch hier, meine ich, die Frage, ob allein der gewaltsame Tod Hitlers schon einen Umsturz bewirkt hätte. Treskow hat sich zwar von Anfang an mit viel Erfolg um Verbindungen zum zivilen Widerstand auch in der Heimat bemüht, aber alle seine Versuche, zumindest die kommandierenden Generäle an der Ostfront für einen Staatsstreich zu gewinnen, sind gescheitert, wie 39 die an der Westfront. Von seiner Stellung im Generalstab aus konnte Treskow so zwar dafür sorgen, dass der berüchtigte Kommissarbefehl im Bereich der Heeresgruppe Mitte zunächst nicht durchgeführt wurde. Im Falle eines gelungenen Attentates wäre die kämpfende Truppe aber nicht seinen Befehlen, sondern nur denen der kommandierenden Generäle gefolgt, mit allen denkbaren Konsequenzen, die sich daraus ergeben hätten. Von den Kommandeuren schlug sich zwar nach langem Schwanken der Generalfeldmarschall von Kluge auf die Seite der Verschwörer, er hatte dann bald einen Autounfall, fiel aus, schwankte nachher wieder hin und her. Die Generäle, die erst während des Krieges nun neu mit dem Widerstand in Berührung kamen, haben alle, wie Kluge, allenfalls den Schritt in die unverbindliche Opposition, aber nicht in den entschiedenen Widerstand getan. Die negative Symbolfigur für diesen Generalstyp, der auf beiden Schultern tragen konnte, war wohl der Generaloberst Friedrich Fromm, der am 20. Juli 1944 als Befehlshaber des Ersatzheeres, also des Heimatheeres, eine Schlüsselposition innehatte. Auch der Generalfeldmarschall Erwin Rommel, auf dessen Popularität die Verschwörer des 20. Juli große Hoffnungen setzten und dessen Rolle sehr stark, wie ich glaube, überschätzt wird, war wohl gegen ein Attentat. Treskow hat das Zaudern der Generäle mit zunehmender Erbitterung kritisiert. Ändern konnte er es ebenso wenig wie Großkurt, den schon 1939, zitiere ihn, diese unentschlossenen Führer anekelten. Wenn Treskows Verschwörergruppe überhaupt noch eine Chance zum Handeln erhielt, so nur deshalb, weil sie die Verbindung zu einer Gruppe gleichgesinnter junger Offiziere aufnehmen konnte, die Graf Stauffenberg seit Herbst 1943 innerhalb des Heimatheeres aufgebaut hat. Stauffenberg hatte sich im Sommer 1943 zum Handeln entschlossen. nachdem er nach einer schweren Verwundung zum Chef des Generalstabs im Ersatzheer ernannt worden war. Seinen Entschluss begründete er im vertraulichen Gespräch bezeichnenderweise damit, dass sich, ich zitiere ihn, nun die Obersten einschalten müssten, nachdem die Generäle bisher nichts erreicht haben. Bei der Gruppe um Stauffenberg handelte es sich übrigens um auffallend viele süddeutsche, also nicht preußische Offiziere, die sogar zum Teil aus denselben Garnisonen kamen wie ihr führender Kopf. Die Generationsbestimmtheit des militärischen Widerstandes trat damit hier auch besonders zutage. Auch die Zusammenarbeit der Gruppe um Treskow mit der um Stauffenberg konnte die fehlende Zustimmung auf der Generalsebene jedoch nicht ersetzen. Welch entscheidende Bedeutung die Mitwirkung von Generälen in militärischen Schlüsselstellungen für den Widerstand hatte, beweist der Ablauf der Ereignisse am 20. Juli 1944 in Paris. Hier war es den militärischen Verschwörern gelungen, einen wichtigen General, Karl Heinrich von Stülpnagel, zu gewinnen. Dieser war Kraft seiner eigenen Befehlsgewalt, obwohl der Oberbefehlshaber auch wieder nicht mitmachte, in der Lage, alle SS, SD und Parteiführer in der französischen Hauptstadt verhaften zu lassen. Etwas, was sonst nur partiell noch in Wien in ähnlicher Form gelungen ist. In Berlin dagegen arbeiteten zwar die Generäle Olbricht, Thiele und Höppner mit, nicht aber der oberste Befehlshaber des Heimatheeres, eben Generaloberst Fromm, den ich schon erwähnte. Nur dessen Befehl, nur Fromms Befehl, aber konnte letzten Endes schwankende Offiziere und Generäle veranlassen, ihre Truppen in der Heimat für den Staatsstreich zu mobilisieren. So genial, das ist oft beschrieben worden, so genial unter den gegebenen Umständen die Idee von Treskow war, die an sich zur Bekämpfung innerer Unruhen vorgesehene Aktion Walküre für den Staatsstreich umzufunktionieren, es bedurfte doch eines Kommandos für ihre Auslösung. Da dieses von Fromm nicht kam, brach der Aufstand in Berlin, das muss man sehen, im Grunde schon zusammen, bevor Klarheit darüber bestand, dass Hitler das Attentat in der Wolfschanze überlebt hatte. Der militärische Widerstand gegen Hitler ist so in erster Linie an einem inneren Widerspruch gescheitert, der vornehmlich, wie ich glaube, generationsbedingt war. Ich bin gleich fertig. Eine Minute. Die Offiziere auf der unteren Linie des Widerstandes besaßen die Entschlossenheit zu entschiedenem Handeln. Ihre Attentatsplanungen waren sicherlich nicht perfekt. Sie mussten jedoch nach menschlichem Ermessen eigentlich irgendwann zum Ziele führen. Das Attentat allein, auch wenn Hitler dabei getötet worden wäre, garantierte jedoch noch nicht den Erfolg des Staatsstreichs. Für diesen bedurfte es der Kommandogewalt der Generäle. Auf der oberen Linie des militärischen Widerstandes wurde sowohl 1938-39 wie 1943-44 zwar an einem Staatsstreich gearbeitet, das befreiende Attentat auf Hitler wollte man jedoch vermeiden. Nur die wenigen Generäle, die nach 1938-39 auch 1943-44 wieder dabei waren, waren auch zu diesem äußersten Schritt jetzt beim zweiten Mal bereit. Dies gilt besonders für Ludwig Beck, der wegen seiner Verbindungen zur zivilen Opposition vor dem 20. Juli 1944 eine der Zentralfiguren der Verschwörung wurde. Jedoch hatte gerade Beck als entlassener Generalstabschef keine Kommandogewalt. Untere und obere Linie des militärischen Widerstandes konnten generationsbedingt nicht zusammenkommen. Dieser war damit schon aufgrund seiner eigenen Voraussetzungen zum Scheitern bestimmt, ganz davon abgesehen, dass überhaupt nur ein ganz kleiner Teil des Offizierskorps daran beteiligt war. Da ohne Militär ein Staatsstreich kaum Aussicht auf Erfolg hatte, war der innere Zwiespalt der militärischen Gegner Hitlers eine wesentliche Ursache für die Schwäche des gesamten deutschen Widerstandes. Die historische Bedeutung des militärischen Widerstandes gegen Hitler soll damit nicht in Frage gestellt werden. Stauffenberg, vor allem auch Treskow, haben am Ende durchaus gewusst, dass allenfalls noch das Attentat auf Hitler, nicht aber mehr der Staatsstreich, gelingen konnte. Sie haben sich dadurch nicht vom Handeln abhalten lassen. Ich meine, wenn man nachweist, dass und weshalb ihr Widerstand historisch scheitern musste, dass dann dessen moralische Qualität erst recht hervortritt. Vielen Dank. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir eine Übersetzung machen. Una brevissima, un brevissimo riassunto. Es gibt ja die Riassunto. Ach, ist sowieso einer da, dann brauche ich Frage. Chi vuole andare nei dettagli, credo che ha il riassunto, c'è il riassunto anche in italiano. No. Sì. Ah, sì? Sì. Dunque possiamo... Le tesi ci sono, se posso ripetere soltanto una cosa che, diciamo, lei può contraddirmi, e che al principio il professor Scida ha dimostrato il cambiamento della valutazione, uno strano cambiamento della valutazione della resistenza del 20 luglio e di quello che si chiamava la resistenza popolare in quanto fu. Prima di tutto non esiste un concetto comune, la resistenza tedesca non ha avuto questa importanza psicologico popolare che la resistenza in Italia ha avuto per la nuova Repubblica italiana. Curioso, c'è naturalmente anche la situazione della divisione fra la Germania occidentale e la Germania orientale. Nella Germania occidentale in principio si concentrava sul 20 luglio, mentre nella Germania orientale questo fu considerato come una cricca, la lotta fra una cricca reazionaria che si vedeva alla fine la sconfitta, davanti alla sconfitta si ribellava a Hitler, e che fosse stato soltanto una lotta fra due correnti, gruppi reazionari, una lotta per il potere. Invece poi intorno alla fine degli anni 60, principio degli anni 70, c'è proprio questo come una bilancia nella Germania occidentale, si valuta la resistenza da di sotto, la resistenza dei piccoli gruppi socialisti, cattolici, eccetera, mentre nella Germania orientale, Repubblica Democratica Germanica, poi viene una rivalutazione proprio del gruppo di Stauffenberg e della del gruppo del 20 luglio. Si potrebbe quasi dire che si arriva tardi a un consenso fra est e ovest. Professor Scida nega questo, non lo vede per il momento, dice perché la valutazione anche adesso è ancora molto discussa. Quelle cose che a lui sembrano importanti sono prima di tutto che non c'era un'unità di azione fra il gruppo nazional conservatore e l'opposizione democratica o perfino comunista, socialista, eccetera. Poi che si trattava solo di piccoli gruppi, e terzo che secondo lui dal principio il tentativo del colpo di Stato del 20 luglio non aveva nessuna chance di successo, e questa coscienza di nessuna prospettiva di successo era molto importante. E poi si concentra specialmente su quello che era la questione chiave, la resistenza del militare, della potenza militare. Fra gli ostacoli per un successo lui nomina anzitutto la paura che un tentativo porti a una guerra fratricida, a una guerra interna. Poi la paura che venga creato una nuova leggenda del colpo nella schiena, come dopo la prima guerra mondiale. Noi abbiamo parlato della grande importanza che la leggenda della Dolchstoßlegende di Ludendorff ha avuto per il nazionalismo, anzi anche per il nazionalsocialismo dopo il 18. Poi c'è il problema della paura dell'attentato, che non aveva nessuna tradizione nella storia tedesca di un attentato contro il capo. Nella storia tedesca non ci sono casi famosi di re attentati contro i re o ribellioni eccetera, che invece ci sono tanti nella storia inglese o francese eccetera. Nella storia tedesca non sono. La grande valutazione del giuramento, la grande e ancora dopo Franz Haider, che era il capo di Stato Maggiore, che era uno dei più attivi, si domandava come mai che la gente aspettava dai generali tedeschi che facessero finita col Hitler, perché appunto nella storia tedesca, nella tradizione militare tedesca, la uccisione del tiranno non esiste, che il giuramento era un grandissimo ostacolo dal principio. Ancora von Hassel, che non era un generale, dice sui generali che loro facevano le più azzardate conversazioni contro Hitler, ma non avevano mai il coraggio di fare un attentato. Perché bisogna anche dire che l'attentato fu preparato e anche eseguito, però con successo negativo, dal militare. E bisogna anche sottolineare che c'erano diversi tentativi che per varie ragioni, nel 1943 di Schlabrendorf, di Gerstorff, poi tre tentativi non riusciti di Stauffenberg, che in fondo non hanno avuto due, sì, il terzo, due prima e poi il terzo, tutto sommato, è giusto, tutti sommati erano tre. Poi c'è questo strano binomio che da un lato c'era la impossibilità di agire e dall'altra parte era la decisione di fare all'azione. A questa contraddizione in fondo questa resistenza militare è naufragata. Interessante, lui, il professor Schieder, da poco tempo si è concentrato su si può dire con metodi moderni, di un'analisi del gruppo dei congiurati, che è molto difficile perché naturalmente non avevano delle liste, non avevano tessere, non avevano delle liste. La SS, se io posso dire questo, la Gestapo, poi, e questo è interessante, ha preso i nomi anzitutto dai Gästebücher dell'aristocrazia, cioè quando guardavano le Gästebücher, voi sapete che cosa sono le Gästebücher? I libri dove gli ospiti si iscrivono, perché molto è stato preparato in visite fra un castello all'altro, fra un potere all'altro, eccetera. È interessante che in genere i congiurati erano dello stesso milieu, la provenienza sociale, però una grande differenza della generazione. Lui ha elaborato poi che di questi, lui ha contato tutto sommato 183 congiurati militari, questo naturalmente c'è una certa opposizione passiva anche negli altri, fra altri appartenenti a questo gruppo, ma come veramente attivi, resistenti, ci sono solo 183, e lì ha constatato una interessante differenza fra la vecchia generazione, che era quella generazione che ha ancora servito sotto l'impero Guglielmino, che ha avuto l'esperienza della sconfitta del 18, della situazione dell'esercito di 100.000 uomini, che era un po' un gruppo emarginato, che era in opposizione alla Repubblica di Weimar. Questo gruppo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale si può abbastanza bene delimitare dal generale in su. Appartengono alla vecchia generazione e fino al colonnello, e la giovane generazione che non ha più avuto queste esperienze e che non volevano neanche, non pensavano neanche a una restaurazione della monarchia, eccetera. Lascio qui tutte le altre statistiche. L'interessante è per esempio, anche tutti quelli della vecchia generazione avevano salutato la rimilitarizzazione. Anche Beck, che era per esempio il capo di Stato Maggiore, che era poi uno dei più attivi, aveva salutato nel 33, poi dopo, negli anni dopo, lo strappo del Hitler aveva strappato le clausole del Trattato di Versailles, e che aveva riarmato la Germania. Hitler molto, molto abilmente aveva guadagnato la simpatia dell'esercito dopo il 30 giugno del 34, con la notte dei lunghi coltelli, con la distruzione, si può dire, della SA come forza armata. Così aveva poi fatto questa teoria delle due colonne. Questa è una grande differenza anche dall'Italia, dove l'antagonismo fra le forze armate e la milizia è sempre esistito, mentre la SA era completamente fuori dopo il 34. Poi solo durante la seconda guerra c'era la SS, che aveva una certa concorrenza all'esercito, ma questo è l'ultimo cosa. Nel 38, però, nonostante quella teoria delle due colonne, quella Hitler diceva che la forza della nuova Germania riposa su due colonne, cioè sul partito da un lato e sull'esercito, cioè sulle forze armate dall'altro lato. Ciò nonostante, poi con il famoso intrigo di Blomberg-Fritsch nel febbraio del 38, praticamente anche l'esercito fu incamerato, i generali non avevano fatto opposizione quando quel 30 giugno 34 due generali, fra i quali l'ex cancelliere Schleicher, furono uccisi. Non si erano opposti neanche, questo è importante, poi nell'agosto del 34 al giuramento a Hitler dopo la morte di Hindenburg. Nel 38, dopo questa, diciamo, Gleichschaltung, questa decapitazione, si può dire, con questo affare di Blomberg-Fritsch. Anzitutto Fritsch era considerato nell'esercito come l'uomo veramente che rappresentava lo spirito dell'esercito. Col siluramento di Fritsch praticamente l'esercito era alla mercé di Hitler, si può dire. Però lì si forma il primo, la prima opposizione, posso dire anche, ricordo che dopo, perché Fritsch è poi morto in guerra, in guerra nella, in Polonia, come semplice osservatore di un gruppo, e allora fu raccontato in tutti i gruppi dell'esercito come era morto e che c'era un po' di leggenda. Non la leggenda, ma come se era un po' di opposizione anche in questo, che dire il nostro vero capo è morto in questa maniera, ancora rallegrandosi che un mitragliere aveva fatto la mossa giusta. Sarebbe da raccontare molto su questo. Lì si forma la prima opposizione contro Hitler, Stülpnagel, Osten von Witzleben e infine anche Beck, che è il più grande. Nel 1938 si prepara già un colpo di Stato, non un attentato, si voleva prenderlo prigioniero o forzarlo a una politica diversa, e poi viene il Monaco, che le potenze occidentali avevano ceduto. Poi anche un altro piano è nell'autunno del 1939, per il caso che Hitler avesse dato l'ordine di attaccare ad ovest, oltre il Reno, già nell'autunno del 1939, questo non è poi successo. E dubbio, lui dice giustamente che è dubbio che anche questi due tentativi avrebbero avuto successo, anche se questi fatti esterni, il cedimento delle potenze occidentali o anche questo cambiamento del comando per l'attacco, non fosse intervenuto. È interessante che nel 38-39 è soltanto un piccolo gruppo, è soltanto dell'esercito con le sue antiche tradizioni, e invece non la marina e non le truppe corazzate. Sulle truppe corazzate ho da fare un piccolo contraddetto, perché le truppe corazzate venivano dalla cavalleria, sì. Erano tutti i comandanti della, per esempio in Africa da noi tutti i comandanti, i generali eccetera, erano quasi tutti dallo stesso reggimento di cavalleria, dal Reiterdrei di Göttingen, e allora avevano anche loro queste tradizioni guglielmine. Poi c'è il fatto che Beck e Haider erano ufficiali di Stato Maggiore, ma non erano comandanti, e il comandante dell'esercito, von Brauchitsch, che era stato messo in questo posto dopo il siluramento di Blomberg, non poteva decidersi. Nella primavera del 40 i tre comandanti dei gruppi d'armata nell'Occidente, Rundstedt, Bock e Lee, hanno fatto delle proteste presso Hitler contro il piano di offensiva. Ma poi è stato un successo, e questi tre dovevano dirsi che in fondo, come spesso poi dico, der Führer hat doch recht. Un altro gruppo appunto sono i giovani ufficiali, dai sottotenenti ai colonnelli, che sono di un'altra generazione, che hanno anche naturalmente salutato nel 1933 il cambiamento del regime. La loro meta non era certamente la restaurazione della monarchia. È interessante che in questo gruppo, mentre nel gruppo dei generali, specialmente quelli dello Stato Maggiore, l'opposizione contro Hitler nasce dalle idee politiche, cioè che non si può fare la guerra con 80 milioni soltanto contro tutto il mondo. In quel gruppo, dai sottotenenti ai colonnelli, la resistenza avviene da avvenimenti, da Erlebnissen, da Esperienze terribili, specialmente sul fronte orientale, cioè di questa liquidazione in massa dei polacchi, di russi, di ebrei. Questo lì erano decisioni morali. E così si formano gruppi di resistenza. Il più importante è quello nell'autunno del 41, nel gruppo di armate Heeresgruppe Mitte nel centro del fronte russo, e quel gruppo più importante, che era il gruppo attorno al giovane colonnello Puedaldi, generale, maggior generale Henning von Tresco, il suocero di nostro collega von Arnim, von Aretin, scusatemi, Karl Ottmar Barone Aretin, che molti di voi conosceranno. Interessante che per esempio anche von Kluge, il generale von Kluge, sempre era indeciso contro Hitler, ma poi i generali erano sempre contro l'attentato in fondo. Il più indeciso era il generale colonnello, il generale Oberst Friedrich Fromm, che era il comandante dell'armata, dell'esercito in patria. Anche Rommel, che su questo potremo forse ancora poi parlare, era contrario ad un attentato. Il gruppo, poi c'è la collaborazione fra quel gruppo di Tresco e il gruppo del colonnello Stauffenberg, che non era niente ancora contrario, non era nella resistenza ancora quando è venuto da noi in Africa, dove l'ho anche incontrato, ma è stato ferito, fortemente, gravemente ferito in Africa, poi è venuto comando centrale, era ufficiale di Stato Maggiore a Berlino, e lì poi aveva la possibilità di avere contatti con tutti gli altri, con tutti i reparti, e lì si è convinto veramente della necessità di fare un colpo di Stato, e si è offerto anche per questo attentato, ed era certamente un'idea geniale di trasformare, di usare questo piano contro sommosse, il piano dello Stato Maggiore contro sommosse interne, che era sotto come si potrebbe dire, Stichwort, sotto la parola d'ordine. La parola d'ordine, qui sarebbe tutto Valkyrie, di trasformarlo usarlo per la congiura. Alla fine si può dire che il fallimento è gravemente dovuto alla differenza fra queste due generazioni dei generali, che volevano sì un colpo di Stato ma non volevano un attentato, e i giovani, che non avevano la potenza di comando. E alla fine finisce con il professor Scida, affermare che anche il fatto che questo sia fallito, e che i più importanti come Tresco e Stauffenberg, Tresco che è il portatore della tradizione del nord della Germania, della tradizione prussiana, Stauffenberg invece un süddeutscher, Stauffenberg erano, come Bracha ha giustamente detto, erano vicini al gruppo di Stefan George, eccetera. Un cugino di Stauffenberg era anche professore di storia antica. Ma io volevo porre due domande al professor Schieder, la cui relazione è stata veramente affascinante, cioè la storia è affascinante, la relazione è brillante, ma la storia che ci ha ricostruito è veramente affascinante. Ma la cosa più straordinaria è, e io lo dico da uno che ha partecipato a cospirazioni, che per 6 anni, dal 38 al 44, si sia potuto svolgere una cospirazione che aveva lo scopo non già di diffondere dei volantini di critica al regime, ma di colpo di Stato e addirittura al fine anche di attentato, nella quale erano implicate decine di persone, alla fine più di 100 persone, e che la Gestapo non abbia saputo nulla in uno Stato totalitario poliziesco. Benché, non dico dell'attentato, ma come risulta dalla relazione del professor Schieder, della congiura, cioè della volontà di un colpo di Stato o comunque di prendere prigioniero Hitler per forzarlo a fare un'altra politica, fossero al corrente anche personalità come il generale von Brauchitsch e altri che poi non hanno aderito alla congiura, non hanno aderito, però non hanno denunciato e comunque non si sono lasciati andare neanche a indiscrezioni. Questo in Italia sarebbe veramente inconcepibile. Sicuramente i tedeschi sono più riservati degli italiani, però insomma anche la Gestapo aveva ha una tradizione di grande efficienza che evidentemente invece nei confronti dei militari non c'è stata, a meno che non ci sia un'altra spiegazione che alla testa della Gestapo stessa. Io credo di un'altra. Vabbè, dopo c'è la diretta, adesso io pongo la domanda. La seconda domanda invece è questa. Io naturalmente ho detto quello che ho potuto sulla resistenza tedesca, Gördeler di Gerhard Ritter, ho scritto anche la prefazione alla edizione italiana del libro di Rothfels, un sacco di altre cose. Quindi adesso prescindo dai piani dei politici. Però se fosse riuscito l'attentato ed il colpo di Stato, supponiamo che fosse riuscito l'attentato, che il colpo di Stato fosse riuscito, che il generale Fromm avesse fatto come Stülpnagel in Francia, insomma avesse imprigionato i capi delle SS. Cosa avrebbero fatto i militari, questi congiurati? Avrebbero consegnato il governo a Gördeler, chiunque sia, perché facciano essi politica, o si sarebbero attribuiti il potere, una specie di dittatura militare, e in quest'ultimo caso cosa avrebbero fatto? Avrebbero proposto trattative di pace agli occidentali o anche ai sovietici o nessuno dei due, una guerra tipo Badoglio, la guerra continua finché non vedremo meglio la situazione. Ecco, queste sono le mie due domande. Prager. Ich möchte Herrn Schieder sehr beglückwünschen zu diesem Vortrag. Er hat, ich meine, einen interessanten Ansatz gefunden, um die Frage der Entwicklung und des Scheiterns des Widerstands etwas anders zu beleuchten, als das bisher geschehen ist. Natürlich müssen wir im Auge behalten, dass der militärische Widerstand ein zwar notwendiger unbedingt notwendiger Bestandteil einer erfolgreichen Durchführung eines Staatsstreiches war. Aber die Masse des Widerstands war natürlich der zivile Widerstand, der politische Widerstand, der Widerstand aus alten und neuen Gruppierungen, der sich schon seit 1933, 1934 gebildet hat. Ich möchte das nur noch einmal deutlich sagen. Und im Zusammenhang damit sind auch die Fragen, die Herr Valiani gestellt hat, natürlich zu beantworten. Welche Ziele hatte dieser Widerstand? Wie gruppierte er sich politisch? Etwas am Paradox, wenn ich nochmal historisch werden darf, ist die Tatsache, dass nach 1945 zunächst weitgehend oder sehr stark immer noch auch der Vorwurf des Verrats gegen den Widerstand erhoben wurde. Das ist heute nicht mehr der Fall oder nur noch in Winkelblättern, Rechtsradikalen. Dagegen wird heute diskutiert, auch mit sehr zweifelhaften Ergebnissen wiederum, mit sozusagen das andere Extrem, nämlich wird festgestellt, der Widerstand war nicht demokratisch. Und das stimmt auch. Und zwar selbst die Demokraten im Widerstand haben sich gegen eine Wiedererrichtung der Weimarer Republik ausgesprochen, Julius Leber und andere, weil das Scheitern der Weimarer Republik den Hintergrund bildete, den schwarzen Hintergrund, vor dem auch diese ganzen Überlegungen des Widerstands standen. Es ist also meines Erachtens unhistorisch, wenn, wie das heute geschieht, sehr vielfach eben festgestellt wird, dass die Träger auch des zivilen Widerstands, von den Militärs ganz zu schweigen, keine demokratischen Ziele in unserem heutigen Sinne hatten. Das wollte ich nur kurz sagen. Zu den Büchern wäre sicherlich nachzutragen noch Christian Müller, Stauffenberg, der auch eine Fülle von wichtigen Details beisteuert, eine andere Position einnimmt als Hoffmann. Ich weiß, ja, ich habe es genannt. Haben Sie es genannt? Ich habe nur für die vier Gesamtdarsteller. Es gibt nämlich zwei Müller. Ja, den Christian und Kaufmann. In Deutschland, es gibt mehrere Müller, ja, und der Christian Müller hat die heute noch gültige Arbeit über Stauffenberg geschrieben. Einige kleine Einzelheiten. Ich glaube, was den politischen Widerstand angeht, aber auch das Verhältnis von politischem zum militärischen Widerstand, so ist wichtig klarzustellen, dass es natürlich keine klar umrissenen Gruppen gab, in vielen Fällen Übergänge. Ist auch nicht ganz klar, man kann nicht einfach von kommunistischem, sozialdemokratischem, liberalen und so weiter Widerstand zu sprechen, sondern hier gibt es sehr viele Übergänge und viele waren gar nicht organisiert und sind sehr schwer einzuordnen. Daher meine Reservatio gegenüber den heute sehr gängigen Tendenzen von einem nationalkonservativen Widerstand zu sprechen, denn auch der Widerstand, der zum 20. Juli führte, war in sich sehr verschiedenartig. Man darf eben nicht nur die Militärs berücksichtigen, selbst die waren nicht alle nationalkonservativ, da gab es auch beinahe revolutionäre Ideen, soziale Ideen und so weiter. Der Kreisauer Kreis ist noch nicht erwähnt worden. Im Kreisauer Kreis war eine große Fülle von sehr verschiedenen Vorstellungen vereinigt, die natürlich auch nationale, auch konservative, aber auch strikt liberale, internationalistische, europäische Positionen einschlossen. Frage der Abgrenzung, die Unterscheidung im Einzelnen zwischen konservativen oder nationalkonservativen und demokratischen Widerstand ist sehr schwer zu machen, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Dann eine weitere Bemerkung, die mir wichtig scheint, ist die Tatsache, die antitotalitäre, wenn man so will, die antitotalitäre, also die wieder, der Anspruch gegen die totalitäre Natur des Regimes, der Ansatzpunkt für die meisten war. Da konnte sich auch der konservative Einspruch, ja, der vielleicht auf eine autoritäre Umformung, nicht wahr, abzielte, auch von daher gesehen, mein Lieblingsthema, ist der Totalitarismusbegriff nicht ganz zu vermeiden. Die Eidfrage nehme ich nicht ganz so ernst wie Herr Schieder. Ich glaube, hinter der Eidfrage haben sich sehr viele verschanzt. Ja, man hat in Deutschland, wenn es hochkam, sogar 5 Eide geschworen. Nicht wahr, wenn man alt genug war. Die Offiziere haben 1918 ihren Eid auch gebrochen, wenn sie so wollen. Die Monarchie ging und die Generale blieben. Und dasselbe geschah 1933, 1934. Ich glaube, die Eidfrage war ein Vorwand für ganz andere mentale Schwierigkeiten, die Leute hatten, obwohl natürlich die Eidfrage für ein Militär sicherlich ein glaubwürdiger Vorwand in vielen Fällen gewesen ist. Nun aber zu Ihrem neuen Ansatz. Zu den Adligen würde ich sagen, ganz einfach noch eine Erklärung hinzufügen. Sie hatten mehr Umgang, sie hatten mehr Verbindungen untereinander, nicht wahr, familiär, und sie hatten daher auch mehr Einfluss. Und ich glaube, das ist eine Erklärung, weshalb der Anteil der Adligen überrepräsentiert ist. Nicht einfach nur die geistesgeschichtliche Erklärung, dass hier preußisches Ethos oder so, das hat auch eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dieser praktische Gesichtspunkt ist sehr wichtig. Unter lauter Majoren war dann der mit dem Adelstitel, derjenige, der am ehesten über die nötigen Verbindungen verfügte. Und das kam ja auch Stauffenberg sehr zugute, der sicher süddeutsch ist, aber mütterlicherseits ja auch mit Gneisenau und so weiter, nicht vor, auch nach Norddeutschland seine Verbindungen hatte. Auch das, glaube ich, muss man hier betonen. Das Interessenbündnis, ich würde es Interessenbündnis nennen, zwischen Armee und Regime von 1934, das kann man ganz klar sagen, das Interessenbündnis von 1934, aufgestockt dann 1938 durch die Umformung und durch das Scheitern von Beck, erfuhr seine Brechung, wenn Sie so wollen, erste Brechung 1941-42, Auseinandersetzungen, ja, um die Russlandpolitik, nicht wahr? Und ist ja dann 1944, das muss man sagen, 1944 die deutsche Armee endgültig sozusagen gleichgeschaltet worden mit SS und so weiter und so fort. Es ist also zugleich das Ende der Armee, das Ende des Widerstands war, deutscher Gruß und so weiter und Himmler. Alle diese Dinge, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall richtig zu betonen, dass ein Gelingen des Attentats vielleicht nicht das Problem gelöst hätte. Das Attentat wäre ja beinahe gelungen. Man muss ja wirklich sagen, 95% sprachen für ein Gelingen des Attentats. Und es hat wirklich an einigen Einzelheiten gelingen, dass die Bombe nicht richtig explodierte. Ja, nur eine war, nicht zwei. Ja. Ja, gut, aber dass es nur eine war und so weiter. Dass Stauffenberg verwundet war und gehandicapt war in seinem. Aber, und das haben ja die Widerstandskämpfer auch immer wieder deutlich gemacht, ein Gelingen des Attentats hätte möglicherweise zu bürgerkriegsähnlichen Formen geführt und, auch das wurde diskutiert, den Durchstoß womöglich wieder aufleben lassen, den Durchstoßgedanken. Aber es hätte nicht nur die Zerstörung der Städte in Europa, sondern es hätte so die Hälfte der Opfer verhindert, nicht wahr? Und da ist die Frage nach dem Gelingen des Attentats nur im Sinne des Staatsstreichs und der Staatsform, die nachher kommt, glaube ich, nicht ausreichend, sondern es muss hier ganz klar darauf hingewiesen werden, dass also die Katastrophe halbiert wurde. Auch was die Konzentrationslager angeht und so weiter. Nicht mehr. Da war 1944, genau, natürlich, da war 1944 doch ein sehr wichtiger Einschnitt. Was nun Ihre Generationsfrage angeht, ich halte sie für sehr interessant und wichtig, aber es gibt natürlich auch hier wieder sehr viele Übergänge. Es gab alte Generale, die mitmachten, das haben Sie schon dargestellt. Der Widerstand, der zivile Widerstand führte immer Klage über die Militärs insgesamt, übrigens auch über die jungen Militärs, nicht wahr? Richtig. Der Vorwurf an die Militärs, dass sie nicht handelten, dass sie nicht in der Lage waren, wirklich etwas zu tun oder ihre Chancen zu nutzen. Dieser Vorwurf wurde allgemein erhoben. Allerdings, und das hat Peter Hoffmann gezeigt, und das ist der Unterschied zu Italien, der Zugang zum Diktator, wie das Hoffmann genannt hat, war außerordentlich schwierig. Nicht? Es war ein wirkliches Problem. Hitler war abgeschirmt, der Zugang zum Diktator war fast unmöglich. Und er konnte nur durch einen Mann mit Vertrauensposition und dann womöglich noch starke Verwundung, das hat Hitler beeindruckt, der Stauffenberg, der sehr verwundet war, ein Bein und Arm und so weiter und Hand. Der Zugang war nur wenigen möglich, nicht wahr? Und insofern, und dann die Beschaffung des Sprengstoffs, es klingt natürlich nachträglich merkwürdig, dass die Generale, dass die Militärs nicht in der Lage waren, über die Jahre hinweg so eine Aktion zu verbringen. Aber auch hier ist, glaube ich, der totalitäre Charakter des Regimes und die Fähigkeit des Diktators, sich zu erhalten. Dann hat er auch noch Glück gehabt, Fortuna im Sinne von Machiavelli, nicht wahr? Die er als Providenza dann natürlich gefeiert hat und feiern ließ, macht es tatsächlich außerordentlich schwer. Man muss hier auch den Elser erwähnen, seinen Attentatsplan von 1939, der auch beinahe geglückt wäre, und dann ging Hitler wenige Minuten vor der Explosion der Bombe, die ja eine ganze Menge Altnationalsozialisten getötet hat, in München, verließ er den Ort des Geschehens. Also die Generationsunterschiede sind sicher wichtig, vor allem, ich glaube, sehr gut, dass Sie unterstrichen haben, dass sie wahrscheinlich wichtiger sind als soziale Kriterien. Das scheint mir sehr bedeutsam zu sein. Auch die Frage des Adels ist in diesem Sinne, glaube ich, zu beantworten. Aber Ich meine, dass wir die Frage des militärischen Widerstands eben nur in dem Zusammenhang der Instrumentalität sehen müssen. Ja? Und den Widerstand im Ganzen lösen müssen, die Beurteilung des Widerstands im Ganzen lösen müssen, von der, wie Sie richtig sagen, allzu starken Konzentration auf den militärischen Widerstand. Ne? Das, glaube ich, muss man noch sozusagen einschränken. Ich würde es begrüßen, wenn Sie am Schluss oder am Anfang Ihres sehr guten Aufsatzes vielleicht einige wenige Sätze einfach zur Einbindung noch sagen könnten, damit die Perspektive klar ist und nicht der Eindruck erweckt wird, dass wir hier zum 100. Mal nur den militärischen Widerstand behandeln. Vielen Dank. André. Ja, wenn jetzt bitte. Genau, ich möchte das wollte ich gerade sagen. Vielmals. Ich möchte jetzt Herrn Schieder bitten, Herrn Valiani zu antworten, vielleicht zu seinen beiden Fragen, weil Valiani hier dann vielleicht zu Bracher nicht. Ich möchte zu Ihrer Sache nämlich auch nur ein Wort noch sagen. Ja, die erste Frage ist, wie es möglich war, dass die Verschwörung so lange geheim bleiben konnte. Ja. Sie ist, wenn ich das richtig sehe, nicht vollständig beantwortet worden bisher in der Forschung und sie kann vielleicht auch nicht ganz beantwortet werden, aber man kann einige Hinweise geben. Erstens muss man natürlich sehen, dass es schon zum Teil bekannt war, dass Himmler davon, wir können es nicht ganz beweisen, mit einiger Sicherheit etwas gewusst hat. 43 etwas gewusst hat. Und warum handelt er nicht? Er hat ja gehandelt, er hat ja die Auslösung des 20. Juli in großer Eile, ist unter anderem dadurch auch gekommen, dass einige der wichtigen zivilen Verschwörer kurz vorher verhaftet worden sind, sodass also ein Teil des Widerstandes schon jetzt nicht mehr verfügbar war. Also es ist nicht so, dass es ganz entgangen aber ist. Trotzdem, ist es ungeheuer erstaunlich, da spielen zwei Dinge mit. Das eine ist sicherlich das, was Herr Bracher jetzt auch erwähnt hat, ist die Familienherkunft etwa gerade bei den Adligen. Ich würde nicht nur vielleicht die Adligen nehmen, sondern vielleicht noch etwas stärker sagen, die gemeinsamen Garnisonen, das berühmte Potsdamer 9. Regiment und die Bamberger Reiter, die jeweils vorzugsweise, sei es vom süddeutschen, sei es vom preußischen Adel, als Regiment bevorzugt wurden. Da gibt es auch einige Legenden darüber, aber vieles ist daran richtig, die kannten sich schon von daher. Sie hatten sozusagen Freundschaftsbindungen, Freundschaftskreise, vielleicht, ich würde sagen, nicht nur Familie, sondern auch diese Art von Freundschaftskreisen. Und die sind untereinander ziemlich geschlossen gewesen. Da ist auch keiner so schnell neu hereingekommen. Also das ist zunächst ein Punkt, den man sehen muss. Das zweite ist, dass es doch diesen Chorgeist des Militärs gab, dass sie zwar reden durften, auch etwa mit Manstein geredet haben. Ja. Manstein haben sie versucht zu gewinnen. Da hat er gesagt, ihr wollt wohl den schießen wie ein Hund, Hitler. Und dann haben die gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht mit, das hält das Heer nicht aus. Da bricht die Wehrmacht entzwei, das gibt Bürgerkrieg, was machen die jungen Offiziere, die folgen alle Hitler. Er hat sie aber nicht verraten. Es ist sozusagen der Command des Militärischen, der sich noch am 20. Juli selbst zeigt, in den gespenstischen Szene, dass in Paris Stülpnagel und die anderen Verschwörer mit den anderen Offizieren, die nicht mitgemacht waren, noch zusammen Abendessen, bevor sie sich dann andersherum verhaften. Das heißt, es ist eine Art von militärischem Chorgeist gewesen, der innerhalb des Militärs sicherlich viel bewirkt hat. Bei den zivilen Verschwörern sind es ja im Grunde nur wenige gewesen, die also perfekte Verschwörer waren, an der Spitze sicher Schulenburg. Schulenburg ist gleichzeitig jemand gewesen, der ein Diener des NS-Regimes ständig zu sein schien und gleichzeitig aber auch die andere Rolle perfekt spielte, wenn ich das vielleicht etwas überspitzt jetzt sage. Sie haben aber auch Schwierigkeiten gehabt mit der Abgrenzung jeweils, dass man nichts erfuhr, etwa auch gerade die Sozialdemokraten haben sich immer sehr stark gegenüber dem kommunistischen Widerstand absetzen müssen. Bei Donani ist das ja auch wichtig. Bei den Sozialdemokraten deshalb, weil der kommunistische Widerstand sehr stark vom Sicherheitsdienst unterwandert war mit Spitzeln und sodass auch dadurch eine Gefährdung der Sozialdemokraten entstand. Das heißt also, das Hauptinteresse allerdings, das wollte ich zum Schluss sagen, der Gestapo ist nicht so sehr auf diesen Widerstand, ich will jetzt nicht das nationalkonservative Moment zurückstellen, vielleicht doch wieder so nennen, sondern war auf die Kommunisten, Sozialdemokraten, vielleicht noch auf die Kirchen orientiert. aber nicht hierauf, weil das ja sozusagen für die Gestapo nicht die Stoßrichtung war. Das waren ja die Leute, die eigentlich mitmachten. Ja. Das halte ich für sehr wichtig, dass sie nicht so stark im Verdacht standen. Viele sind sehr lange schon im Verdacht gestanden, etwa Oster ist frühzeitig auch verhaftet worden, weil er nicht mehr zu decken war, obwohl Canaris ihn von der Abwehr sehr lange gedeckt hat. Das spielt auch eine Rolle, dass der Abwehrchef Canaris einige der Leute gedeckt hat. Auch das nochmal allerdings nicht überschätzen, der Heinz Höhne hat gerade nachgewiesen, dass das also in der Abwehr auch ganz wenige nur waren, die tatsächlich mitmachten. Und ich würde sagen, wenn man feststellt, sozusagen die geringe Zahl, doch relativ geringe Zahl, bisher hat man ja nie sich so recht vorgestellt, meine Zahlen sind natürlich auch ganz vorläufig, dass die Zahl nicht so groß war, auch im zivilen Widerstand insgesamt, es war noch einigermaßen jeweils immer überschaubar. Und ich glaube, dass man das doch über die Jahre hinweg deshalb erklären kann. Trotz allem, Sie haben vollkommen recht, mit was die Gestapo anbetrifft und was die Verfolgungsintensität anbetrifft, bleibt es in vieler Hinsicht erstaunlich. Das Zweite ist, auf der breiten Ebene gab es ja sehr viel Verfolgung. Noch ungeheuer viel. Es sind ja Zehntausende durch ordentliche Gerichte verurteilt worden. Nach dem 20. Juli sind 5000 umgebracht worden. Ja. Also es gab schon eine Gegen... Aber Sie meinen, die waren nicht auf der richtigen Spur. Keine Aufdeckung. Wir waren nicht auf der richtigen Spur. Die Aufdeckung erfolgte 1943 in Bezug auf Oster und Donani, die wurden ja da kaltgestellt. Die Abwehr war ab 1943 bereits lahmgelegt. Canaris, konnte nicht mehr decken. Das heißt, also ab 43 wird es kritisch, das hat der Herr Schüler schon gesagt. Und ab 43 wird also sehr viel mehr beobachten, daher das Drängen dann auch auf das Attentat. Das Zweite sind die Zielplanungen, da hat ja Herr Bracher schon zum Teil eine Antwort gegeben. Man muss sehen, dass also innerhalb des militärischen Widerstandes, den ich hier in der Tat ja noch über den gesprochen habe, den ich auch keineswegs völlig klar vom Zivilen lösen möchte, die Zukunftsplanungen, was geschehen soll, viel geringer entwickelt sind als im zivilen Widerstand. Ja. Kaum welche. Auch bei Stauffenberg ist es außerordentlich schwer, überhaupt etwas festzustellen. Oder bei Dresden. Ja, die haben nichts niedergeschrieben. Nein, gut, das haben sie auch nicht gemacht. Das ist bei den zivilen Verschwörern. Ja, aber ein Mann wie Stülplage, er hatte doch die Gestapo in verhaftet in Paris. Wie stellt er sich das vor? Gelingt alles? Was mache ich? Ja, die Planung ist ja gewesen. Ergebe ich mich an die Engländer? Nein. Versuche ich Frieden zu negozieren? Nein, es gab ja innerhalb der zivilen Planung ständig Regierungsplanung. Es gab vollständiges. Ja, aber das war mit den Militärs koordiniert. Es ist so eng nicht. Hätte Stülplagel die Macht einer Zivilregierung übergeben? Selbstverständlich. Es waren ja vorgesehen, wer Ministerpräsident werden sollte, Görlitz. Es gab immer umstrittene Ministerlisten, die gewechselt haben. Der Staatschef sollte Beck sein. Beck sollte Präsident werden und einer. Und Beck selbst hatte einen Plan? Ja, Beck hat zentral mitgemacht bei der Regierungsplanung. Aber was war sein Plan? Was war Beck's Plan? Zunächst eine vorübergehende Restaurierung, ja nicht unbedingt der Weimarer Republik, eine Art von Übergangsdiktatur, nicht mit vollen Rechtsstaat. Man war im Rechtsstaat, das später, aber man war in Mitte des Krieges. Ja. Was hat er den Alliierten, den Amerikanern, Engländern und Russen gegenüber getan? Das ist ja ein großes Kapitel, die Frage der ganzen... Weiß man etwas darüber? Ja, sehr viel. Obwohl man jetzt... Können Sie das resümieren, was man weiß? Ja, man hat die ganzen... Es gibt also neue Forschung etwa von Klemperer, der sehr viel jetzt Gott noch in Amerika dazu gefunden hat. Die Verschwörer haben ja ständig versucht, mit den Alliierten, mit den Engländern... Aber nie eine befriedigende Antwort. Was daran lag, dass aus der Sicht der Engländer, zumal von Schotter, aber der Widerstand sich vom Nazi-Regime... Ja, sicher. Aber was dachte ein Mensch wie General von Beck, ich werde Staatshaupt, wir sind in die Mitte des Krieges, was werde ich machen? Den Krieg weiterführen, Waffenstillstand verlangen, bedingungslose Kapitalisation, was schon? Und was in der Ostfront, an der Ostfront und was an der Westfront? Wenn es Planungen gab, ernsthafteren Überlegungen, die nie zu einer vollen Einigung gekommen sind, dann waren sie immer so aus, dass man versuchen wollte, nach wie vor mit dem Westen einen Teilfrieden zu erreichen. Im Osten zunächst einmal haben die meisten geglaubt, dass man weiterkämpfen müsse. Ach so, das war die. Da hatte man ja auch, was die politischen Ziele anbetrifft, ist sozusagen der Weimarer Revisionismus im Osten allgemein. Das kommt alles später. Zunächst mal war. Die Frage war, das ist eine Antwort natürlich. Mit dem Westen Waffenstillstand und Verteidigung war das General von Becks Auffassung? Bei Beck ist das, soweit ich jetzt Erinnerung habe, auch ein Punkt gewesen, den er bei Beck, selbstverständlich bei Beck auch, ja. Bei den Jüngeren, ich sagte ja extra, bei Stauffenberg und Tresco haben am Ende gewusst, es geht gar nicht mehr, wir werden das nicht schaffen, wir müssen es einfach tun, für sozusagen aus moralischen Gründen. Mich interessieren diejenigen, die Beck, Stülpnagel, doch am Erfolg, wenn nicht am 20. Juli, aber noch einige Monate vorher, dachten. Ja. Umso mehr. Stauffenberg hat ja dafür rotiert, dass man statt Jörg oder Leber heißt. Ja, aber sie waren sich eben nie einig, das ist ja auch so ein Problem, nicht? Die Übergangszeit, dass man für Leber rotiert, zeigt sich, dass man Stauffenberg immer der progressiven Anordnung der Innenpolitik zuneigt. Herr Bagliani, das primäre Ziel war sofortige Beendigung des Regimes. Alles andere war sekundär. Alles andere das. Jeden Tag sterben Hunderttausende und wird Unrecht begangen. Ja. Und das war das Ziel Nummer eins. Und die ganzen Fragen seit Jahren behandelt, der Zukunftsplan, traten 1944 zurück. Hinter diesem letzten Versuch, nicht wahr, der jetzt geschehen musste oder gar nicht. Sie würden dann so sagen. Leber wurde verhaftet am 5. Juli. Damit war das damit Haus der sozialdemokratischen Opposition ausgefallen. Es drohte die Verhaftung aller. Es musste sofort gehandelt werden. Es konnten keine Pläne mehr gemacht werden, wer mit wem. Es gab ja auch bei Rommel Vorstellungen, im Westen, was man im Westen macht und so weiter. Aber da gab es keine. Konnte es auch gar keine Beratung mehr geben, weil alle Kräfte gerichtet waren darauf, jetzt das Regime zu beenden. Ne? Vor allem auch auf die Frage, was geschieht mit der SS? Wie können wir den Staatsstreich dann so durchführen, dass das Regime wirklich keinen wirklichen Widerstand hat? Und auch die außenpolitischen und die militärpolitischen Planungen wurden untergeordnet diesem primären Ziel. Das würde ich sagen. Ja. Also das, sagen wir, das Ethische stand höher wie am, sogar am Ende, selbst am Ende das Innenpolitische. Das Innenpolitische. Was mich interessiert, ist eben die Kriegslage, die Außenpolitik, die militärisch-diplomatische Lage Deutschlands. Also am intensivsten und ausgiebigsten ist in dem sogenannten Kreisauer Kreis diskutiert worden, Zukunftsplanung, was und der Beziehungen. Ja, darüber habe ich gelesen, aber mich interessierten die Militär, die höheren Militärs, nicht Stauffenberg, sondern Beck, Stülpnagel, Witzleben, Rommel, wenn er darüber nachdachte. Das ist für mich das Interessante. Die Beendigung des Krieges, weil der Krieg verloren ist. Rommel wollte die Front öffnen. Ja. Die Front öffnen? Front nach Westen öffnen. Gab es jemanden, der das befürwortet? Rommel. Herr Rommel wollte die Front öffnen. Nach seiner Denkschrift an Hitler, in der er ausführte, dass der Krieg verloren ist, dass man den Krieg deswegen beenden muss. Ja, also bedingungslose Kapitulation wie in Italien. Ja, eigentlich, ja. Ja, das war ja das Problem mit dem Anderson Corander. Vor dem Stand nicht im Osten. Nicht im Osten. Nicht im Osten. Man meinte, dass das ginge. Ja, ja. Es ist gegangen. Gelungen. Darf ich zu dem, was Herr Bagliani gefragt hat? Ich stimme vollkommen mit Herrn Schieder überein. Der entscheidende Grund dafür, dass es so lange nicht aufgedeckt werden konnte, ist die Geschlossenheit, die soziale und berufliche Geschlossenheit des militärischen Verschwörerkreises ist. Es gibt in der Geschichte dafür ein weiteres Beispiel, das Sie sehr gut kennen, weil es aus der ungarischen Geschichte ist. Es ist die Magnatenverschwörung von 1664 bis 1670. Ja, ja. Gegen den Wiener Hof, die sechs Jahre. Aber damals gab es keine Geheimpolizei. Es gab keine Geheimpolizei, ist gut, aber durch sechs Jahre haben sich die Aristokraten gegenseitig auf ihren Schlössern besucht und haben gesagt, man müsste, man sollte, es ist ja ein bisschen nicht zu Unrecht auch der Vorwurf gegen die militärischen Verschwörer erhoben worden, dass sie sich, und auch für Herrn, gegenüber Herrn Hasel, dass es sich um eine Verschwörung handelte, die bei, sehr oft versandete in unverbindlichen Teegesprächen auf dem Gut des einen, auf dem Gut des anderen und so weiter. Das ist hier etwas ganz Ähnliches. Zur Frage, was man nachher machen sollte, da fällt mir etwas, bitte das jetzt nicht allzu wörtlich zu nehmen, aber es fällt mir ein, die berühmte Äußerung des Kapitänleutnants Erhard im Jahre 1920 beim Kaputsch, beim Durchmarsch durchs Brandenburger Tor, wo also Erhard gesagt haben soll, ich weiß nicht, ob es wahr ist, zum Landschaftsdirektor Kapp, nun Kapp, nun regieren Sie mal ordentlich. Das heißt, die Militärs wollten hier ordentliche Leute, natürlich, sicher ist anders. Ja, ich sage, da soll man das nicht zu wörtlich nehmen, aber ein bisschen was davon ist ja bei den, bitte, ich habe sehr viele von diesen Leuten, von denen, die hier genannt worden sind, persönlich bin ich begegnet, ich habe dieses Milieu in Rom, beim General von Rintelen und so weiter, psychologisch studieren können und auch die Opposition, die stille Opposition gegen das Regime und so weiter. Aber es war in den Militärs, das ist ganz natürlich aus der militärischen Erziehung, natürlich, wir wollen jetzt hier, statt dem Hitler, diesen Verbrecher, wollen wir jetzt einen ordentlichen Mann haben und der soll mal ordentlich regieren. Wir politisieren nicht. Wir politisieren nicht, das war ein General, politisiert nicht. Es hat ja in Deutschland eigentlich im Gegensatz zu Spanien, Italien, Frankreich eigentlich nie wirklich politisierende und politische Generäle gegeben. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, wo in vielen anderen Ländern gibt es den politischen Offizier, in Deutschland gibt es ihn nicht, sondern der Offizier politisiert nicht. In Österreich gab es ihn auch nicht oder kaum. Nicht wahr? Mein Möhring ist eine Ausnahme gewesen. Der Offizier politisiert nicht, er folgt dem obersten Kriegsherrn. Wer der oberste Kriegsherr ist, dem hat er das Eid geschworen, das war also Kaiser Wilhelm, das war dann nachher der Führer. Und wenn man den beseitigt hätte aus irgendwelchen Gründen, wäre dann ein anderer eben sozusagen der Mann gewesen, dem man Loyalität, die Reichswehr hat hier eine gewisse Loyalität gegen Hindenburg zum Beispiel, eine sehr große Loyalität gehabt. Ich glaube, die Frage nach den Zielen des militärischen Widerstands ist richtig beantwortet, wie Bracher sagt. Weg mit dem Regime, Schluss mit dem Krieg. Das ist eigentlich alles. Ja, jetzt kommt Herr Peter. Certo. 20, 21 quarto. Sì. Io comincio alle 18:30. Sì. E lei ci scusa se noi non possiamo venire? No, ma non è necessario. Io vi ringrazio comunque, ma siamo a cena tutti insieme. Sì, tutti insieme a cena. No, stasera facciamo solo un tavolo unico, interrompo un momento. Ecco, cioè si cena sempre al ristorante Roma, con un tavolo unico così si sta più assieme e qualche bottiglia. Sì, anche adesso non si sa. Qualche bottiglia di più e tutto un tavolo. Umso besser. So, jetzt kommt Herr Petersen dran. Ja. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten. Ich habe vier Fragen oder Anregungen. Das eine bezieht sich auf das, was Herr Bracher schon gesagt hat. Herr Dieter, Sie haben gesagt, der 20. Juli hatte keine Chancen auf Erfolg. Frage eben, was heißt hier Erfolg? Sie haben unterschieden zwischen Tyrannenmord und Staatsstreich. Wäre nicht auch der Tyrannenmord schon ein Erfolg gewesen? Wäre nicht auch ein NS-System ohne Hitler unter Führung von Göring oder wem immer innerhalb weniger Wochen gezwungen gewesen, den Krieg zu beenden? Die zweite Frage. Auch für die Frage Staatsstreich und Tyrannenmord. Sie haben dargestellt, dass die jüngere Generation am Ende, dass sie in den Jahren 43, 44 den Tyrannenmord sozusagen als das primäre Ziel angestrebt hat. Mir ist dabei die Vorstellung gekommen, dass aus den neueren Forschungen gerade zum Hitler-Mythos hervorgegangen ist, dass breite Teile des deutschen Volkes, vielleicht also die überwiegende Mehrheit, in Hitler sozusagen nicht das Zentrum des Systems im Sinne seiner Kriminalität gesehen hat, seiner Bösartigkeit. Und was Jeckel etwa geschrieben hat, praktisch das ganze deutsche Volk hat in Hitler die Figur des verantwortlichen Führers, des guten Hausvaters und das Mögliche gesehen, aber hat diese kriminelle Seite bis zum Schluss eigentlich nicht erkannt. Die Frage wäre jetzt, wie ist dieses Bild Hitlers, auch dieser Hitler-Mythos, wie hat der in diesen Kreisen, die Sie jetzt beschrieben haben, wie hat der gewirkt und wie ist er abgebaut worden? Wie weit ist eigentlich in diesen Kreisen, wir haben schon am Anfang dieser Tagung darüber gesprochen, wenn Hitler das wüsste, das ist ja der Begriff, der Inhalt dafür, dass man in Hitler gar nicht das Zentrum dieses Systems erkannt hat, wie weit ist eigentlich der Abbau des Hitler-Mythos und die Erkenntnis, dass es hier tatsächlich um das Bewegungszentrum des ganzen Systems handelte, wie weit ist das in diesen Kreisen präsent gewesen? Die dritte Frage, oder auch eine Anregung, Sie haben davon gesprochen, wer Verschwörer war und wer nicht, haben dann aber auch eine breite Grauzone geschildert von Attentisten, wie die Italiener sagen würden, von Attentisten, die zwar davon gewusst haben, Sie haben eben Manstein und andere genannt, bei denen die Verschwörer versucht haben, sie in den Kreis der Verschwörung mit einzubeziehen, die dann auch zurückgescheut sind vor einem aktiven Engagement. Und diese Grauzone ist doch offensichtlich sehr viel breiter gewesen, als das, was Sie jetzt als Kern der Verschwörer von diesen 180 Generälen und ich weiß nicht wie vielen Offizieren geschildert haben. Müsste man nicht in Ihrem Modell sozusagen auch eine zweite prozentuale, mich hat das sehr beeindruckt, diese Darstellung, sozusagen diese Dimensionen, die Sie hier aufgezeichnet haben, müsste man nicht sozusagen eine Dreiteilung machen. Auf der einen Seite die Verschwörer, der wirkliche Kern der Verschwörung, auf der anderen Seite die absolut überzeugten Nationalsozialisten im Heer, die gar nicht ansprechbar waren. Sie haben davon gesprochen, dass zum Beispiel die Eliteformation, auch Marine, Luftwaffe, Panzerwaffe und so kaum ansprechbar gewesen sind, auch in ihrem Führerkorps nicht, dass man sozusagen eine zweite Dimensionierung einführen müsste, die Grauzone auch, soweit man das kann, quantifizieren, um zu zeigen, sozusagen das Umfeld, in dem sich das abgespielt hat. Ein vierter Punkt, und hier würde ich vielleicht Senator Valiani noch mit ansprechen wollen, die jetzt auf unsere Situation hier in diesem Seminar zurückführt, das Bild des 20. Juli und überhaupt des deutschen Widerstands in der italienischen Forschung, in der italienischen Öffentlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass man bis in die 60er Jahre hinein, noch wenn man das Vorwort von Delio Cantimori zu der Ausgabe von, ich glaube von Ritter, das ist von Körner, oder der Körner-Biografie nimmt, oder auch die Ausgabe, die Reaktion auf die Publikation von Rothfels Buch, dass man in Italien diesem Phänomen mit außerordentlicher Distanz gegenüber gestanden hat, etwa in Richtung dessen, was Sie aus der DDR-Forschung geschildert haben. Sozusagen noch ein Phänomen, was sich eingliedert in das Gesamtphänomen des Dritten Reiches, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, die Leute, die sich von diesem System distanzieren, aber eigentlich nicht Teil des europäischen Widerstandes gewesen. Hier scheint sich mir gerade seit Mitte der 60er Jahre eine entscheidende Neuorientierung darzustellen, wenn man die erste große Gesamtdarstellung des europäischen Widerstandes in italienischer Sprache, die Darstellung von Baccarino nimmt, so nimmt hier der deutsche Widerstand quasi eine Ehrenstellung ein, nämlich ein Widerstand, der nicht nur gegen den Oppressor geführt wurde, sondern der auch gegen die Integrität der eigenen, des Nationalstaates und die eigene Regierung geführt wurde. Sicherlich ein Phänomen sui generis, aber von gleichen ethischen Wertvorstellungen getragen und tragischer noch, umso schwierigeren und ausweglosere Situation. Das waren die drei Punkte. Und nun Herr Krüger. Ja, Ja, einige Aspekte sind in Ihrer lebhaften Diskussion da schon deutlich geworden, die vorher stattgefunden hat. Sogar nämlich eigentlich nur also eine kurze Bemerkung beschränkt. Und Herr Schieder hat ja dargestellt, dass der militärische Widerstand sehr vielschichtig war und es sehr viel übergängig gab. Aber vielleicht sollte man doch nochmal betonen, dass es wohl auch in der Wehrmacht selbst eine ganz starke Gruppe wohl gab von überzeugten Nationalsozialisten, die also auch sehr weit gingen, nicht dieses rassistische Konzept sehr weit mitgetragen hat. Das wurde ja in einer neueren Publikation doch dargestellt, wie weit zum Teil die Zusammenarbeit ging bei der Neuordnung des Ostraums. Und selbst der berühmte Hitler-Eid selbst, war sich neulich, glaube ich, im Spiel oder in Bühne, dass der hier wohl auch von einer Gruppe innerhalb der Wehrmacht vorgeschlagen wurde. Also dass man nicht den Eindruck hier unterstellt, ist natürlich... Das ist nicht von Höhne, das ist von Malanowski im Spiegel. Dass man nicht den Eindruck bekommt, nicht, dass hier also sozusagen die Wehrmacht abwarten oder zumindest tendenziell in der Opposition stand, sondern dass es wohl dort offensichtlich starke Gruppen gab, die das Konzept unterstützt haben. Noch eine andere Sache, ich würde schon also auf die Ziele, vielleicht weniger in dem Sinne der Militäropposition als der zivilen Opposition, abheben wollen, weil es ist ja wichtig für die deutsche Nachkriegsgeschichte, das sollte man vielleicht doch nochmal erwähnen, dass der 20. Juli ja nun ganz stark vereinnahmt wurde von der Bundesrepublik im Sinne einer Tradition, sozusagen einer doch tendenziell demokratischen Tradition, würde ich sagen, im Sinne eines besseren Deutschlands, nicht, dass man also sozusagen, dass auch die Bundesrepublik nicht eine Gründung nach 45 ist, sondern dass also schon die Wurzeln der Bundesrepublik in der Kriegszeit eben bei den Männern des 20. Juli liegen. Und da ist ja der eigentliche problematische Impact, nicht, wenn man dieser Diskussion national-konservativ-demokratisch entwickelt. Vielen Dank. Jetzt noch Herr Eitkel. Herr Professor Schieder, Sie haben sich ganz richtigerweise auf den militärischen Widerstand als entscheidende Voraussetzung einer Umgestaltung konzentriert. Ich meine aber auch, Herr Professor Bacher, dass man die Beziehungen zum zivilen Widerstand doch stärker betonen muss. Und da geht es nicht nur um den Kreisauer Kreis. Da geht es etwa auch um Widerstandsgruppen in Bayern, die sind ja da in der Beziehung, der Sperrkreis und so weiter. Von daraus vielleicht ein zweiter Punkt. Sie haben einleitend bemerkt, dass die Beziehung oder die Diskussion zwischen Konservativen und Demokraten im Widerstand nicht sehr weit zusammengekommen stattgefunden haben. Oder ich habe mich verhört, es wäre möglich. Aber gerade in einem Sperrkreis diskutieren Konservative und Demokraten miteinander, etwa Sperr selber auf der einen Seite, Gessler und Hamm von der DDP in der Weimarer Zeit auf der anderen Seite. Worin Sie sich einig sind, diese diskutierenden Gruppen, die eigentlich von unterschiedlichen politischen Positionen ausgehen, ist doch ein Punkt immer wieder, nämlich, dass man mit der Nationalsozialisierung des deutschen Volkes zu rechnen habe und dass man sich von hier aus überlegen müsse, ob nicht so etwas wie Re-Education auch in eigener Politik nach einem etwa gelungenen Staatsstreich stattzufinden habe. Es gibt dann recht merkwürdige Probleme und auch Ziele in den bayerischen Diskussionen, etwa, dass man die Monarchie wiederherstellen will. Und das wird durchaus mitgetragen von Liberalen, die im Übrigen an ihrer liberalen Grundhaltung durchaus festhalten. Und wir meinen, dass man die nationale Sozialisierung sozusagen andere Mythen zunächst einmal organisieren muss, um zu einer neuen Politik in Deutschland zu kommen. Wenn ich an diesen Sperrkreis denke, aber auch an andere Kreise, möchte ich doch auch dem Sommer 1934 größere Bedeutung zumessen, als Sie es getan haben, in Bezug, richtigerweise in Bezug auf den militärischen Widerstand. Diese Momente sind doch 1934 nach der Auslöschung der Strafgruppen, nach dem vorwiegenden Neukonservativen, stärker zusammen als zuvor. Also etwa der Anschluss von Hamm und Gessler an konservative Gruppen in Bayern findet genau in diesem Augenblick statt. Da findet man sich zum ersten Mal zusammen und spricht miteinander. Dann ein dritter Punkt. Sie haben die Motivation DEX 1938 doch vor allen Dingen abgeleitet aus der Gleichschaltung des Militärs. Das ist sicher ein ganz wichtiges Motiv. Aber müsste man nicht auch stärker betonen, dass nun doch auch in diesen Kreisen, in diesen kleinen Kreisen, deutlich erkannt wird, dass sich das Politik auf eine ganz neue Außenpolitik entzielt, auf den Krieg, auf den Rassenkrieg, auf den Lebensraumkrieg. Gerade in dieser Zeit, 1937, 38, hatte ja sehr oft auch vor Offizieren über diese neue Dimension seiner Politik, die nun kommen soll, gesprochen. Aber das nur als Frage. Und dann meine ich eben auch, dass man, wenn man das Vorgehen der Militäropposition und der zivilen Opposition 1939, 1940 beurteilt, man sehr stark immer rechnen muss mit den jeweiligen Kalkulationen zum Problem Hitler, dessen Ansehen in der deutschen Bevölkerung. Hitler, der eben 1940 vorgestellt und auch nach dem Kohlenfeldzug schon undeutlich schon eine Zustimmung erklärt, dann muss man rechnen, dass man müssen die Fragen, dass man auch Attentatszahlen und Staatsstreit machen. So, Herr, jetzt Herr Schieder, bitte. Noi ci vediamo stasera, che se non sta chiaro. Ma le ciò si vedono. No, no, no, esco di là. Bitte, bitte, ich fahre auch. Ah, Sie fahren auch. Nein, Sie fahren auch. Wir haben gerne gesehen, aber gute Reise dann. Danke, dass Sie gekommen sind. Ah, lei parte questo. Ja, jetzt darf ich also Herrn Schieder bitten, dass er auf diese, also auf an Maliani hat er ja schon geantwortet, aber Herrn Bracher, Petersen, Krüger und Altgeld antwortet. Ja, einige grundsätzliche Fragen und einige methodische Fragen und einige mehr so Einzelsachfragen. Selbstverständlich, um eine der grundsätzlichen Fragen zu nehmen, kann man den militärischen Widerstand im Ganzen nicht ohne den zivilen Widerstand sehen. Das ist selbstverständlich gar nicht zu bestreiten. Ich lege deshalb vielleicht wieder besonderen Akzent auf den militärischen Widerstand, weil daran ja überhaupt nicht vorbeizukommen ist, dass unter den Bedingungen, da gebe ich Ihnen natürlich völlig recht, des totalitären Systems und des Krieges, man muss ja beides sehen, ohne militärischen Widerstand jeder andere Widerstand zum Scheitern verurteilt war. Das sage ich besonders in Richtung der Forschungen, die jetzt sehr stark kommunistische, sozialdemokratische, katholische Volksoppositionen aufarbeiten und allmählich gewissermaßen auch diese ganzen, was man unter Nuren der Resistenz gefasst hat, was also Borchardt mit diesen Forschungen in Bayern macht. Wenn man das sozusagen alles nimmt, könnte man den falschen Eindruck gewinnen, als ob gewissermaßen der Widerstand sehr viel verbreiteter gewesen sei, als er wirklich in einem organisierten Sinne war. Handeln von Einzelnen, Ablehnung des Systems, auch unter großem Risiko, es sind ja sehr viele Menschen eben dabei eben gestorben, hingerichtet worden, vor Gericht gekommen, in Lager gekommen, ist noch nicht unbedingt als Widerstand zu bezeichnen. Ich glaube, die Begriffe müssen hier klar geschieden werden. Und mir ging es eben hier dabei um die Frage auch, ob und wie das Regime verändert werden konnte. Und das war ohne den militärischen Widerstand nicht möglich. Der militärische Widerstand allein, nun, was hätte er bewirkt? Wir haben das ja im Anschluss an die Fragen von Senator Valiani diskutiert, er hat sich allein sehr viel weniger Gedanken über die Zukunft gemacht, als das der zivile Widerstand machte. Die Koordination zwischen beiden hat letzten Endes nie ganz funktioniert. Das heißt, die Auslösung auch noch des 20. Juli ist ja großenteils erfolgt, ohne dass die zivilen Schwörer überhaupt richtig Bescheid wussten, bis hin zu Görler, der auch immer noch nicht wusste, was los war. Also, ja, nein, aber auch sonst. Ich meine, Sie können auch die anderen. Er war schon auf der Flucht. Er war auf der Flucht, im gewissen Sinne, ja. Und natürlich ist ein Teil schon vorher verhaftet worden und es waren gar nicht mehr alle vorhanden. Das ist völlig richtig. Die Koordination in diesem Sinne, meine ich, also bei den zentralen Verschwörern, ist nicht so weit fortgeschritten, natürlich auch aus den Sicherheitsgründen, aus den Geheimhaltungsgründen, aus den Bedingungen der Verfolgung, die seit 1943 sehr viel größer waren als vorher. Davor konnte man relativ leicht noch herumreisen? Was ist Gördele herumgefahren? Was ist Trott herumgefahren? Überall sind sie aber gewesen. Ja. Das sind Dinge, die also möglich waren, wobei das ja sehr viele eben waren, entweder zur Ruhe gesetzte Generäle oder Beamte, die abgesetzt waren. Das sieht, weil in der Führung sind ja solche Leute eben sehr viel gewesen, die nicht einem normalen Berufsleben mehr nachgehen konnten und deshalb auch frei waren für solches Handeln, damit auch unter der Beobachtung, nicht unter ständigen Beobachtungen im Beruf vielleicht gewesen sind. Nun, die zweite Frage, die immer wieder auch auftauchte, ist die des nationalkonservativen Widerstandes, des demokratischen Widerstandes. Natürlich sind solche Begriffe wie die von Historikern, wenn sie systematisieren, dann auch wiederum etwas verunschärfend, manchmal etwas plakativ. Worum es mir dabei auch geht, zunächst einmal ist, dass ja in breiten Diskussionen jetzt, also etwa der Volksopposition, die Volksopposition als der wahre demokratische Widerstand dargestellt wird. Einer von Ihnen, Herr Leoncini, hat mir heute einen Artikel von Eckhard Krippendorf aus dem Manifesto hier gegeben vom 20. Juli. Da ist nur die Volksopposition die eigentliche und wahre und die vergessene Opposition gewesen als die demokratische. Und zu diesem in der Tat, zu den sehr vielen, von den Kommunisten mal abgesehen, aber auch schon zu den sozialdemokratischen Gruppen, die sich zum Teil ja, wie wir jetzt durch viele Einzelforschungen wissen, viel besser gehalten haben, als man manchmal annahm, gab es natürlich doch keine Kontakte. Hier gab es zwar Kontakte, gut, Herr Algern, eins, aber keine Handlungseinheit. Ich habe nicht von Kontakt gesagt, leugnendes Kontakte gab. Es gab keine Handlungseinheit, habe ich auch in meinem Resumé ausdrücklich gesagt, zwischen diesen Gruppierungen, die es überall gab, und dieser zentralen Staatsstreichgruppe, die aus den verschiedensten Gründen auch gar nicht hergestellt werden konnte, darüber braucht man nicht lange zu reden, obwohl innerhalb der Gruppe des 20. Juli und auch schon vorher darüber ja auch heftig diskutiert worden ist. Sollen wir jetzt mit Gewerkschaftlern, Demokraten, kleinen Gruppen kommen und dann vor allem auch Kommunisten? Da hat man es ja auch versucht, das hat ja auch zu einer Verhaftung, Katastrophe geführt, der Kontakt, der dabei hergestellt worden ist. Soll man da Kontakt aufnehmen? Darüber gab es interne große Debatten. Man hat es in einzelnen Stellen versucht. Zu einer wirklichen breiten Handlungseinheit hat es nicht geführt. Es gab nicht den Gesamtwiderstand. Daran kommt man mit Sicherheit überhaupt gar nicht vorbei. Drittens, Staatsstreich oder Attentat, das geht auch schon in die Richtung, was Herr Petersen gefragt hat. Hätte es nicht genügt, wenn überhaupt der Tyrannenmord durchgeführt worden wäre? Das ist das, was ich glaube, deutlich sagen zu können, nein. Denn wenn man genau das beobachtet, was passierte in Berlin, als alle noch glaubten, Hitler sei tot, hat es schon da nicht mehr funktioniert. Bitte? Ja, Sie waren nicht sicher, aber Sie haben im Grunde, Sie haben ja keine, nicht hinreichend viel Truppen unter der Befehlsgewalt gehabt. Und Sie hätten sozusagen, ich meine, das ist natürlich eine Wenn-Diskussion jetzt, das müssen wir uns... Meine Frage ging ja, habe ich Sie falsch verstanden? Der Tod des Tyrannen hätte doch wahrscheinlich in wenigen Wochen auch bei Fortbestehen des NS-Systems den Krieg beendet. Ja, aber warum? Warum hätte er ihn beenden sollen? Es hätte dieses System noch zusammengehalten? Himmler zum Beispiel, oder wer auch immer. Ich meine, es ist sozusagen vom Herher, ich meine, es ist eine Wenn-Diskussion, das ist das Problem. Herr Schiedauer, ja. Die lässt sich widerlegen. Wieso? Die Gegenaktion setzte erst ein, als es gelang, mit Hitler eine Verbindung herzustellen. Nein, Major Rehmer, nicht wahr? Die Gegenaktion setzt ein in dem Augenblick, wo hundertprozentig bewiesen wird, dass Hitler nicht tot ist. Ja, per Telefon, nicht wahr? Ja, das ist ja... Ich habe eine Frage nach diesen Schwächlingen, oder nach den Opportunisten wie Fromm. Ja. Kluge ist es ja wohl wenig, aber doch, wir Kluge auch. Davon ausgehen dürfen, dass Kluge gehandelt hätte, wenn er sicher gewesen wäre, dass Hitler tot ist. Bin ich nicht sicher. Er hat seine Teilnahme noch mehrfach auch gegenüber Speil und anderen davon abhängig gemacht, dass also Hitler tot sein müsse. Wenn aber der Oberbefehlshaber West dann mitmacht, dann waren doch die Chancen ungleich größer. Sie haben, konnte man zumindest im Westen die Front öffnen. Wenn Sie sich die Liste anschauen, bei den Unternehmen Walküre und die ganzen Offiziere durchgehen, die dann also überall, ja, die alle überall handeln sollten, die haben sie großenteils überhaupt nicht mehr gefragt. Die haben nur reingeschrieben, weil der da war und haben angenommen, der macht dann schon mit. Das Ganze hat ja nur noch auf Vermutungen beruht, es wird dann schon klappen. Es ist nicht mehr da gewesen, und das hat Stauffenberg ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er das nicht garantieren muss. Die Zivilisten haben ihn gefragt, ja, bist du denn sicher, dass im Falle des Falles Walküre überall in Deutschland gehandelt wird? Dann hat er gesagt, hat er die aufgezählt, es gibt ja Diskussionen darüber, das ist ja belegt, wenn man sich das anschaut, ist das höchst vage. Es bleibt zu wenig übrig. Meine Ansicht, ein wirklich handlungsfähiger Potenzial für den gelungenen Staatsstreich nach wie vor. So einfach sind die SS-Divisionen nicht zu erledigen gewesen und die kämpfende Truppe konnte man ja nicht so schnell einbeziehen, wenn man nicht sozusagen den totalen Zusammenbruch riskieren wollte. Das wollte ja niemand. Denn alles das... Die Frage der Hitlerbindung ist zentral. Das ist richtig. Das ist ein anderer Punkt noch. Man kann das auch umgekehrt sehen, hat Herr Petersen auch gefragt, wenn sozusagen Hitler, der gewissermaßen der einzige Mythos war, der noch den Krieg zusammenhielt, nun getötet wurde, ob das in der Bevölkerung nicht den gegenteiligen Effekt ausgelöst hätte. Genau das ist auch diskutiert worden im Widerstand. Man hat sozusagen den Hitler-Mythos diskutiert, wie man das passiert, wenn man ihn umbringt. Das ist auch ein Argument der Generäle gegen die Tötung Hitlers gewesen. Ein Argument, man muss ihn vor Gericht bringen, damit man nachweisen kann, was er wie ein Verbrecher ist, damit das Volk von dem Mythos geheilt wird. Also insofern ist in der frühen Phase schon diskutiert worden und von immer wieder auch vorgebracht worden, soweit wir immer Unterlagen haben. Ich habe es also mehrfach gefunden, weil man damit rechnete. Nicht also sozusagen jetzt der Hitler-Mythos andersherum gedeutet. Die Grauzone der Verschwörer, was mein Sample anbetrifft, schön wäre es, wenn ich das könnte und sozusagen noch verschiedene Stufen des Wissens und Nichtwissens waren. Das ist natürlich völlig ausgeschlossen, denn das ist ja nicht schriftlich überliefert. Im Prinzip, ich kann sozusagen versuchen, Kategorien zu bilden. Ich hatte ja schon große Mühe, bei den Unbekannteren jeweils überhaupt nur Daten zu finden, Lebensdaten zum Beispiel. Man könnte sozusagen ein jahrzehntelanges Forschungsprogramm machen, um prosopografisch Person für Person zu erforschen und dann verschiedene Kategorien bilden. Sag mal, methodisch ist das möglich, vielleicht. Ob es dann tatsächlich den Ertrag bringt, der so groß ist, das weiß ich nicht. Dabei käme dann sicherlich noch eine größere Anzahl von Mitwissern heraus, als von denen, den ich hier vielleicht als Kern ansehe. Bei Ihren 180 sind solche Leute wie Rommel und... schon dabei. Und schon dabei, sicher. Ja, ja. Ich bin etwas großzügig verfahren bei Leuten, die doch eine, bei denen eine Zustimmung vorlag. Das kann man bei Rommel sagen, obwohl also seine wirkliche Zustimmung am Schluss sonst doch überschätzt wird vorher. Nicht? Also das meine ich schon, dass man das also machen kann. Ja, drittens noch die überzeugten Nazis in der Wehrmacht, die habe ich am Rande erwähnt. Natürlich, das ist immer wieder ein Argument auch gewesen für Generäle, nicht mitzumachen, weil sie sagten, die jungen Offiziere sind so nationalsozialistisch, gegen die können wir nichts machen. Dann der Hinweis auf die Panzertruppen. Natürlich gab es die, vor allem sind das die Zehn- und zigtausenden jungen Offiziere, die erst im Zweiten Weltkrieg sozusagen ohne Ausbildung, aus der Hitlerjugend sofort Offiziere waren, nicht Leutnant, Oberleutnant. Das ist klar, das ist gar keine Frage, dass es die gab. Die kann ich sozusagen bei einem Widerstandsreferat gar nicht berücksichtigen, selbstverständlich. Ziviler Widerstand, Kontakt der Demokraten. Ja, bei Beck, das war noch eine Detailfrage, ich glaube von Herrn Altgeld, dass Beck 1938, 1939 gewissermaßen gesehen hat, Hitler will einen ganz anderen Krieg, als sich das Beck gedacht hatte. Beck war nicht gegen den Krieg, er hat durchaus einen Krieg auch befürwortet im Osten, partiell auch noch in der Tschechoslowakei schon. Aber was er machen wollte, war nicht, dass er Hitler absetzen wollte. Er hat geglaubt, mit Hitler, ich habe das ja zitiert und das hat Jürgen Müller, glaube ich, völlig überzeugend nachgewiesen, darauf stütze ich mich natürlich, er hat in der noch die Illusion besessen, dass das sozusagen, dass er schlechte Berater hat, dass man ihn überzeugen könne und dass es eben die SS gäbe und diesen Himmler und wenn man die alle beseitigt, dann wird man mit Hitler schon wieder einen besseren Staat aufbauen können. Sie müssen den Kraus nicht lesen, den Band. Mit Wilhelm den Band, oder? Der Kraus nicht über. Ich habe den Band ja auch nicht. Ja. Über Beck. Das widerlegt einiges von Müller. In dieser Hinsicht? Ja, ja. Das ist strittig, sagen wir mal so. Ja. Gut, also ich mag das einräumen, aber diese Zitate, dass er sozusagen mit Hitler und gegen die NSDAP. Wie Gördeler, der war bis zuletzt noch der Meinung, man könnte Hitler vielleicht überzeugen. Ja, ja, gut, aber das ist ja das. Nicht das, was das schwierig ist. Becks treue, ja, jahrelange Sekretärin, die in ihrem Büro das Bild Becks hängen hielt, noch zu einer Zeit, als er schon längst in Pension war, hat ja dann Jodl geheiratet und hat dann noch gekämpft mit einem Appell an Churchill, dass die stammte auch aus den preußisch-aristokratischen Kreisen, dass man ihren Majoren nicht hängen soll. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich alles beantwortet habe. Ach, die eine Frage von Herrn Petersen noch über die Bewertung. Das ist natürlich ein Punkt, den ich auch gerne nochmal aufnehmen würde. Vielleicht auch, was Ihre Anregung einem entsprechenden, sozusagen einem italienischen Publikum gegenüber, Sie sagten selber, Vaccarino, das ist mir bekannt, dass jetzt eine andere Bewertung ist, als Sie meinetwegen früher sagen, auch bei Colotti oder so, bei jemand zu finden war in der italienischen Geschichtsschreibung. Bei Colotti ist, glaube ich, ein Wandel. Insofern, bei Colotti habe ich auch den Eindruck, ist eine veränderte Sichtweise gekommen. Herr Andruschka, Sie haben das ja durch die Jahrzehnte hinweg erlebt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Dazu nicht, ich möchte nachher noch etwas zu diesen ganzen Problemen sagen, auch Stellung der Offiziere und so weiter. Oder vielleicht kann ich es auch jetzt schon sagen, etwas, was mir da immer einfällt. Frühjahr 1946 im Gefangenenlager in Bolbeck habe ich lange Gespräche mit General von Sponeck, der also auch ein Afrika-General war, geführt, der seiner Einstellung nach ein ausgesprochener Anhänger der Männer des 20. Juli war und der gesagt hätte, wir haben da also lebhafte Diskussionen mit den jungen Offizieren gehabt, die alle immer wieder mit der Verrat These gekommen sind, gegen die, weil sie nur aus ihrem engen Abschnitt also geglaubt haben, es ist schon Verrat, wenn sie den Befehl zum Rückzug bekamen, obwohl sie gerade nicht gerade etwa Kräfte hatten, die zum Vormarsch möglich waren. Und dann wurde immer wieder diese Verratsthese gesagt. Und dann gingen wir nachher spazieren und dann sagte er im Lager und dann sagte er mir, ja wissen Sie, es ist eigentlich doch vielleicht letzten Endes ein Glück, dass der 20. Juli gescheitert ist. Gewiss, wir hätten also unendlich viele Menschenleben, die deutschen Städte wären gerettet worden und so weiter, aber dann wären wir erst recht eine viel ärgere Dolchstoßlegende nicht losgeworden wie nach 1918. Und dann hätte es geheißen, wenn diese Offiziere, diese Schweine nicht unseren Führer getötet hätten, der gerade dabei war, die neuen Wunderwaffen einzusetzen, dann wäre der Krieg doch noch gewonnen worden. Das war ein Mann von sehr stark konservativ, auch religiösen Überzeugungen und sagte, also der liebe Herrgott hat das vielleicht, trotz allem so grausig das klingt, vielleicht doch richtig gemacht, dass dieses Unternehmen letztlich scheitern wollte. Das wollte ich nur so als ein Beispiel. Diese Auffassungen hat es natürlich auch gegeben. Ich habe eine letzte Frage, glaube ich, nicht beantwortet von Herrn Krüger. Ich meine, was die Frage der Rezeption und Bewertung, Legitimierung des Widerstandes in der Bundesrepublik betrifft, ich habe das am Anfang ja versucht, etwas anzudeuten. Ich glaube, das ist, da sind ja sozusagen sehr schiefe und verquere Diskussionen darüber stattgefunden haben, da man sozusagen etwas unbesehen und unbedacht den 20. Juli überhaupt den Widerstand für die demokratische Wiederaufbau in Deutschland gewissermaßen zum Teil beansprucht hat. Das ist ja auch nur sehr partiell geschehen. Auch weniger als in anderen Ländern. Viel weniger als in anderen Ländern und es ist in der Tat in dieser Form auch kaum möglich. Ich glaube, dass man dazu sich bitte einfach eindeutig das sagen muss, das hatte die ganzen Planungen, hatten nichts mit Aufbau parlamentarischer Demokratie zu tun. Das bedeutet, das muss dann mit Befreiung von der Diktatur. Befreiung mit der Diktatur etwas zu tun und das war am Ende das Ziel und es hat etwas mit Moral zu tun und das reicht ja aus, wenn sozusagen dieses auch in dem öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik hervorgehoben wird. Alle Versuche gewissermaßen krampfhaft ex post nun daraus Demokraten zu machen, sei es christliche oder Sozialdemokraten oder was wie welche, ist irreführend, das geht nicht. Gerstenmeier hat das stark in den Zettel. Natürlich, der hat das betrieben, ja. Gut, das war nur also. So, jetzt der nächste, Herr Riedel. Ja, das ist schon gesagt worden. Ich würde nur betonen, dass es ja eben doch in der Spätphase zu einer Handlungseinheit eben von der konservativen bis zur demokratischen Linken gekommen ist und dass man vielleicht nicht übertreibt, wenn man sagt, dass es eine große Koalition war, die von früheren Deutschlandsnationalen bis zu den Sozialdemokraten gegangen ist oder sagen wir bis zu Sozialdemokraten und dass in den Planungen dieses gerade des Berliner politischen Zentrums des Widerstandes sowohl auf der sozialdemokratischen wie auf der Zentrumsseite sehr wohl auch demokratische Elemente vorhanden waren und auch Dinge, die dann in die Bundesrepublik direkt gewirkt haben, etwa der Gedanke der Einheitsgewerkschaft ist ja in dem Kreis um den katholischen Arbeiterführer Jakob Kaiser und den sozialdemokratischen Leber und den deutschnationalen Habermann entworfen worden. Mir scheint da mehr vorhanden zu sein, als so oft das gelegentlich anerkannt wird. Über die Erfolgschance haben wir schon diskutiert. Stauffenberg war offenbar der Überzeugung, dass die Armee funktionieren würde und dass, wenn die richtigen Befehle von der richtigen Stelle kämen, dann die Mehrzahl der Armee sich diesen Befehlen anschließen würde. Dass es Kämpfe mit SS-Truppen geben würde, war allen bekannt. Und dass der Hitler-Mythos wirken würde, war auch allen bekannt. Aber man war ja fest entschlossen, sofort das deutsche Volk über die Verbrechen in den Konzentrationslagern aufzuklären. Und selbst wenn Hitler dann tot war, konnte man ja erfolglos demonstrieren, dass dieses System ein verbrecherisches System gewesen war. Und dazu gehörte dann ja auch die Planung, dass man die Verantwortlichen für den inneren Terror möglichst schnell vor ein deutsches Gericht stellen würde. Es gehört ja zu den konkreten Rechtsstaatswiederherstellungsplanungen, gerade auch von diesem Josef Wirmer und den anderen Leuten dort in Berlin, dass sie sehr schnell in dieser Hinsicht handeln und alle Verantwortlichen vom Bauleiter an vor deutsche Gerichte stellen, und zwar unter Anwendung des deutschen Rechtes, sie wegen Mord und Beihilfe zum Mord verurteilen sollte. Dann stimme ich Ihnen vollkommen zu, wenn Sie diesen Generationsunterschied betonen. Der gilt aber wohl vor allen Dingen fürs Militär. Wenn man den militärischen Widerstand eben in den gesamten Widerstand einbettet, sieht es etwas anders aus. Wir haben ja versucht, eine Liste zu erstellen. Wir sind etwas anders vorgegangen. Wir haben versucht, alle diejenigen aufzunehmen, die nach dem 20. Juli vor dem Volksgerichtshof gestanden haben. Und die entweder von dem Volksgerichtshof oder dann von diesen Standgerichten bis in die letzten Apriltage 1945 verurteilt worden sind. Weil glücklicherweise nicht alle zum Tode verurteilt worden sind. Aber insgesamt kommt man dann auf rund 200 Personen. Und von diesen 200 Personen, die also in ganz direktem Zusammenhang verurteilt worden sind mit dem 20. Juli, sind, wie ich eben mal schnell durchgezählt habe, 86 vor 1900 geboren. Das ist also sehr wohl auch die ältere Generation ziemlich stark dabei. Von diesen 200 sind übrigens 58 Adelige, also ungefähr drei Drittel sind Nicht-Adelige. Und es sind also von diesen 280 Offiziere und 120 Zivilisten. Von den Zivilisten sind die meisten aus der Bürokratie. Oder sie kommen aus Gruppen, von denen man annehmen soll, dass sie also der politischen Rechten nahegestanden haben. Aber es sind immerhin, wie gesagt, nur von den direkt im Zusammenhang mit dem 20. Juli verurteilten 12 Sozialdemokraten, 14 Zentrumsleute, 5 aus der Deutschen Demokratischen Partei, also immerhin 31, die zu den eindeutig demokratischen Parteien der Weimarer Republik gehören und sich dort parteipolitisch bereits betätigt hatten. Insofern verschiebt sich das Ganze etwas, wenn man die Zivilisten einzieht. Es sind ganz wenig, ganz junge. Es sind eben was Sie als die junge Generation bezeichnet, fast eben die mittlere. Das ist die Stauffenberg-Generation, unter der eben dann die blühenden NS. Naja, die habe ich ja, die sind ja nicht im Widerstand. Insofern, das müsste man also in der Beziehung vielleicht noch etwas modifizieren und dann eben den engen Zusammenhalt der Arbeiterführer. Es sind ja gerade die Gewerkschaftsleute gewesen, aus allen Gewerkschaften, die im politischen Zentrum des Widerstandes eine große Rolle gespielt und wie gerade Leber, Stauffenberg zeigen, ja durchaus also enges Zusammenwirken mit Militärs und mit einigen, eben mit diesen jüngeren Militärs, auch beiderseitige Sympathie verbunden haben. Zu Beck hat Herr Altgeld ja eben schon den Einwand gemacht, ich glaube, oder Verzeihung, Herr Wachter ist darauf zurückgekommen, ich glaube, dass man bei Beck nachweisen kann, dass er eigentlich grundsätzlich gegen den Krieg war, und dass er zwar gewisse Formen des Krieges in gewissen Situationen dann akzeptierte, dass er aber eigentlich der Meinung war, es müsste ein friedlicher Ausgleich in Europa zwischen den Interessen der drei großen Nationen, England, Frankreich, Deutschland, gefunden werden, und man müsste also nach Möglichkeit Kriegsplanung vermeiden. Der nächste, oder? war er, habe ich zu mir. Entschuldigen Sie. Der nächste war Herr Hinz, glaube ich. Nein, ich glaube. Frau Schönisch. Ja, Frau Schönisch, entschuldigen Sie. Ganz kurz zwei Punkte. Ja, also ja Schönisch, bitte, entschuldigen. Das ist eigentlich interessant an dem Vortrag, nicht in dem Ansatz, nämlich nach Generationen zu unterscheiden. Und zwar liegt das meiner Ansicht nach auch genau im Trend, der jetzt seit einiger Zeit auch in der Soziologie sich abzeichnet, nämlich dass man bei den unterschiedlichsten Untersuchungen nicht mehr einfach guckt, an dem zum Beispiel politisches Verhalten, Freizeitverhalten, Einstellung gegenüber Arbeit, welcher sozialen Schicht, sozialen Gruppe, Berufsgruppe die einzelnen Leute angehören, sondern dass man schaut, aus welcher Altersgruppe die kommen. Also das nennt sich so kohortenspezifisch. Ja, ja, sicher. Wo man eben sieht, dass eben hier noch die Gruppe Dienstarbeit, kleine Beamte in der politischen Einstellung meinetwegen sehr große Unterschiede bestehen, ob diese Leute geboren wurden vor 1900, nach 1900, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist wohl für die Geschichtswissenschaft, denke ich, doch ganz entscheidend, auch gerade wenn man sich sozial-historisch betätigen will. Man müsste also wahrscheinlich bei der gesamten Widerstandsforschung, aber auch bei der Erkundung dessen, welche Bevölkerungsgruppen zum Beispiel gegenüber dem Nationalsozialismus Resistenz oder eine gewisse Resistenz gezeigt haben, auch immer nach Altersgruppen unterscheiden und genauso natürlich bei der Erforschung dessen, welche Bevölkerungsgruppen sich besonders für den Nationalsozialismus engagiert haben. Allerdings tun wir die Historiker leid, die das machen müssen, weil es ist wohl sehr schwer, vielleicht in wichtigen Punkten sogar ganz unmöglich. Das wäre das eine. Sprengt vielleicht etwas den Rahmen der Diskussion, aber Sie haben am Anfang Ihres Vortrags hingewiesen auf die Geschichte der Widerstandsforschung in Deutschland, in Ost und West, und haben da diese doch recht bemerkenswerten Umorientierungen herausgestellt. Mich würde jetzt interessieren, wie die Geschichte der italienischen Resistenzerforschung seit dem Kriegsende bis heute verlaufen ist, ob es da auch gewisse Umorientierungen oder Schwerpunktverlagerungen gegeben hat. So, jetzt Herr Hinz, bitte relativ kurz, weil ich glaube, auch Herr Schieder muss ja dann auch sprechen. Ich habe an der vorgeschrittenen Zeit zu sagen, dass mal ohnehin etwas marginal war und sich auf den kulturellen Hintergrund gerade dieser Fashion bezieht, die Wortmeldung zurückzuziehen. Dankeschön, Herr Trinchese, als letzter. Posso fare un po' una aggiunta, se mai da parte possibile, molto piccola, ma forse interessante. Studiando la sede turca di Istanbul nel 1944 in particolare, non so se studio più largo, comunque, sono venuti fuori due curiosi dispacci cifrati, siglati in Marmara, nei quali proprio nel luglio del 1944 si esercitano pressioni sulla Santa Sede per arrivare ad una pace separata, e dove si lascia intendere che questa pace verrà effettuata da elementi militari interni al sistema nazista. L'analisi estrinseca e intrinseca di questi documenti mi consente di affermare con buon margine di sicurezza che il firmatario non è più Papen, che tra l'altro è già partito dalla Germania, ma è Kurt von Lersner, che allora era in Turchia. Lersner. Il presidente dell'Oriente Ferrari, sì, sì. E la cosa ancora più curiosa è questa, che tutto sommato questi dispacci non vengono presi in considerazione in quanto il delegato apostolico all'epoca, Roncalli, non gode di nessuna considerazione presso la Santa Sede, e Pio XII stesso li sigla dando del pacioccone, proprio cito, sì, a Roncalli. Ecco, quindi la cosa fallisce. Ma c'è forse una riprova di questo. Poi la cosa viene ripresa da Bernardini, che all'epoca è nunzio a Berna, e i dispacci vengono analizzati meglio da Tardini, ma ecco, la cosa cade poi così. Ah, sì. So, vuoi dire il momento? So, es ist ja noch einiges wieder dazugekommen, was ich beantworten sollte. Krüger, Altfett. Also, entschuldigt, das Zettel gar nicht da, dann fange ich gleich erst hinten an. Frau Schelles, ich habe mit diesem Ansatz versucht, in der Tat zu operieren zunächst, also wie Merkel und andere das entwickelt haben, aber mit dem Kohortensystem, das ist aufgrund der mangelhaften Daten natürlich außerordentlich schwierig. Und so geht es den Historikern ja immer, wenn sie soziologische Methoden übernehmen, die mit schönen Daten von statistischen Bundesämtern gesammelt arbeiten, während wir mit irgendwelchen sehr lückenhaften Zahlen zu tun haben. Mit der Resistenzerforschung, da wage ich nicht, nun ein solches Urteil zu geben, das lieber den italienischen Kollegen überlassen. Ich möchte nur vielleicht auf einen Punkt hinweisen, dass es fast eine Ausschließlichkeit der Resistenzerforschung in Italien bis, sagen wir, Mitte der 60er Jahre gegeben hat, dass das faschistische Regime selber überhaupt nicht erforscht wurde, sondern nur der Widerstand gegen das Regime, um es vielleicht einmal etwas provozierend den italienischen Kollegen zu sagen, und dass da derjenige, der das nun wirklich dann auch sehr viel befeindet wurde, der das geändert hat, in der Tat Renzo De Felice gewesen ist und nach dem ersten Band seiner Mussolini-Biografie ist 63 oder 65, weiß ich nicht. Den wir ja hier haben wollten. 63. Aquarones auch 65, beide, das ist richtig. Sie haben zum ersten Aquarones, Sie haben recht. Das sind die beiden ersten, die nun einmal sozusagen auch auf der Basis von der Akten, die bis dahin, das muss man einräumen, nicht richtig zugänglich gewesen sind, im Unterschied zu den NS-Akten, die von vornherein in aller Welt herum benutzt werden konnten. Germino gibt es schon. Ja, das ist... Ist nicht rezipiert worden. Der ist nicht, überhaupt nicht rezipiert worden. Sodass man also sagen muss, dass dann seit Mitte der 60er Jahre eine neue Situation eingetreten ist, die dann auch wiederum sehr stark in Italien, wie ich das richtig sehe, wie immer politisiert worden ist, dass sozusagen die Resistenzerforschung auf der einen und die Faschismusforschung auf der anderen Seite stand und man sich mit gegenseitigen ja auch Kritik auch jeweils politisch kritisieren konnte. Das ist sicherlich noch immer nicht ganz beendet worden, wie die ungeheure Erregung gezeigt hat, die Intervista sul Fascismo von De Felice gezeigt hat, obwohl er darin ja eigentlich überhaupt nichts anderes gesagt hat, als was er vorher in seinen Büchern, die natürlich alle so dick waren, schon immer gesagt hatte. Auf einmal haben es aber die Journalisten gemerkt, nicht? Und die Debatte ist deshalb vielleicht öffentlicher geworden. Ich vermag offen gestanden nicht ganz zu beurteilen. Man kann es allerdings, wie weit sich ein Wandel vollzogen hat. Ich möchte allerdings sagen, dass man es an bestimmten Dingen ablesen kann, etwa an den Zeitschriften, die früher Movimento per la Liberazione d'Italia hieß, heißt jetzt eben Italia Contemporanea, das heißt, es ist zu einer allgemeinen Zeitschrift geworden, nicht mehr zu einer Zeitschrift, die nur Widerstand macht. Ich habe nicht einen solchen Überblick, um das nun also Ihnen vielleicht weiter zu bearbeiten, Herr Petersen kann es besser von Beni besser tun. Dies ist aber etwas, wenn ich das richtig sehe, ich verfolge die Zeitschriften, was immer noch in Italien gewisse Schwierigkeiten offenbar bereitet, zumal natürlich eine intensivere Erforschung des Faschismus den Konsens, den man über die Resistenza hergestellt hat, der auch bestimmte praktisch politische Gründe ja hatte, durchaus möglicherweise auflösen kann, der natürlich im Hinblick auf die Kommunisten längst aufgelöst worden ist auch. Aber das sind sehr vorläufige Bemerkungen, ich möchte mir das nicht anmaßen, da nun etwas endgültig zu sagen. Wir müssen nämlich gehen. Danke, vielmals. Ja, zu Dill, höchst noch zwei Sätze. Ja, gut, aber. Meinst du natürlich zu viel? Meine Generation, was Sie sagten jetzt, das ist, kann man machen. Ich habe das ja ausdrücklich gemacht zur Erklärung des inneren Widerspruchs des militärischen Widerstandes. Woanders kann das durchaus anders sein. Diese von Ihnen genannten Urteile, auch Schlabendorf hat ja schon so eine solche Liste, ist natürlich nicht aussagekräftig, allein weil man dann wissen muss, welche Art von Leuten sind das jeweils gewesen. Auch die Generäle sind ja hingerichtet worden zum Teil, selbst wenn sie nicht richtig mitgemacht haben. Die Gestapo hat dann nicht so hingeschaut, ob einer wenig oder viel mitgemacht hat, der Volksgerichtshof. Sie haben viele hingerichtet. Das Wissen genügte ja. Sodass also die Frage ist, ob und inwieweit sozusagen da nun tatsächlich aktive Widerstand war oder nicht, dann jeweils neu untersucht werden müssten. Das war eigentlich nur der Punkt zu den Generationen, den ich noch sagen wollte. Bei Stauffenberg will ich doch nochmal betonen, Stauffenberg hat auch im Hinblick, es gibt den berühmten Brief von Tresco, der immer zitiert wird, auch Stauffenberg hat, das bestätigt übrigens Herr Bussmann, auch Botschafter von Herwarth, mit dem ich darüber gesprochen habe, die beide Stauffenberg ja gekannt haben, bestätigen dieses. Stauffenberg hat im Grunde war sich darüber im Klaren, dass es wahrscheinlich gar nicht gehen konnte. Alles, was er dann darüber gesagt hat, war so undeutlich und so unklar, dass der Staatsstreich, meine ich, nicht funktionieren könnte, trotz des Attentates. Besonders dann, als er eben beides machen musste, sozusagen Organisator des Staatsstreichs und Attentäter zugleich zu sein, was im Grunde, ja, und bei der räumlichen Entfernung, selbst wenn das Attentat gelungen wäre, eben auch schon ein ungeheuer schwierig war. Danke vielmals, Herrn Schieder, das war sehr schön. Und ich wünsche Ihnen leider auch eine gute Reise. parliamo con gli amici italiani, se adesso abbiamo oggi pomeriggio e stamattina abbiamo parlato anzitutto tedesco, ma domani con l'ultima relazione del professor Cofrancesco ritorna l'italiano nel suo diritto di casa. A nome di tutti credo ringraziamo ancora una volta il professor Bracher che ci lascia stasera, il professor Schieder anche. Allora, ciao, grazie.